C.S. Lewis. Dienstanweisung für einen Unterteufel. Das beste Mittel, den Teufel auszutreiben, wenn er der Schrift nicht weichen will, ist, ihn zu verspotten und auszulachen, denn Verachtung kann er nicht ertragen. Luther. Der Teufel, der hochmütige Geist, kann es nicht ertragen, verhöhnt zu werden. Thomas Moore. Vorwort. Ich habe nicht die Absicht zu erklären, wie der Briefwechsel, den ich hier mit der Öffentlichkeit zugänglich mache, in meine Hände geraten ist. Es gibt zwei gleichschwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben, der andere ist, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Sie selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen und schließen den Materialisten ebenso herzlich in die Arme wie den Geisterbeschwörer. Schriftstücke wie diejenigen, die diesem Buch zugrunde liegen, kann sich jedermann leicht verschaffen, der den Kniff heraus hat. Doch Leute mit zwielichtigen Absichten oder schwachen Nerven, die davon schlechten Gebrauch machen könnten, werden ihn von mir nicht lernen. Der Leser möge nicht vergessen, dass der Teufel ein Lügner ist. Nicht alles, was Screwtape sagt, sollte für bare Münze genommen werden, nicht einmal aus seinem eigenen Blickwinkel betrachtet. Ich habe mich nicht bemüht, irgendeines der menschlichen Wesen, von denen in den Briefen die Rede ist, zu identifizieren. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Schilderungen etwa des Pfarrers Spike oder der Mutter des Patienten völlig fair sind. Wunschdenken gibt es in der Hölle ebenso wie auf der Erde. Zum Schluss sollte ich noch hinzufügen, dass kein Versuch unternommen wurde, die Briefe in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Nummer 17 scheint abgefasst worden zu sein, bevor die Lebensmittelrationierungen ein ernstes Ausmaß annahmen. Im Allgemeinen jedoch scheint die diabolische Datierungsweise keinerlei Bezug zur irdischen Zeitrechnung zu haben, und ich habe nicht versucht, sie wiederzugeben. Die Geschichte des Europäischen Krieges scheint, soweit sie nicht hier und da auf den geistlichen Zustand eines einzigen menschlichen Wesens eingewirkt hat, für Screwtape von keinerlei Interesse gewesen zu sein. C.S. Lewis, Magdalen College, Oxford, 5. Juli 1941. 1. Mein lieber Wormwood, ich habe zur Kenntnis genommen, dass du deinen Patienten in seiner Lektüre beeinflusst und dafür sorgst, dass er viel Zeit mit seinem materialistischen Freund verbringt. Aber bist du da nicht etwas naiv? Das klingt ja, als glaubtest du, ihn durch Argumente dem Zugriff des Feindes entziehen zu können. Das wäre vielleicht noch möglich gewesen, wenn er vor ein paar Jahrhunderten gelebt hätte. Damals wussten die Menschen immer noch ziemlich genau, wann etwas bewiesen war und wann nicht. Und wenn etwas bewiesen war, dann glaubten sie auch wirklich daran. Sie brachten ihr Denken noch mit ihrem Tun in Zusammenhang und waren bereit, aufgrund eines logischen Gedankenganges ihre Lebensweise zu ändern. Doch mit Hilfe der wöchentlichen Presse und anderer derartiger Waffen haben wir das gründlich geändert. Dein Mann ist, seit er ein Junge war, daran gewöhnt worden, dass ihm ein Dutzend einander widersprechende Philosophien im Kopf herumtanzen. Eine Lehre betrachtete er nicht in erster Linie als wahr oder falsch, sondern als akademisch oder pragmatisch oder fortschrittlich oder konventionell oder radikal. Nicht Argumente, sondern Jargon ist dein bester Verbündeter, wenn es darum geht, ihn von der Kirche fernzuhalten. Verschwende deine Zeit nicht damit, ihm einreden zu wollen, der Materialismus sei wahr. Rede ihm ein, er sei stark oder illusionslos oder mutig. Er sei die Philosophie der Zukunft. Das sind die Dinge, die ihm wichtig sind. Das Lästige am Argumentieren ist, dass es den ganzen Kampf auf den Boden des Feindes verlagert. Argumentieren kann er auch. In der wahrhaft pragmatischen Propaganda hingegen, von der ich spreche, hat er sich seit Jahrhunderten unserem Vater in der Tiefe als weit unterlegen erwiesen. Schon dadurch, dass du argumentierst, wächst du die Vernunft des Patienten, und wenn die erst einmal erwacht ist, wer kann dann die Folgen absehen? Selbst wenn dieser oder jener Gedankengang so verdreht werden kann, dass er zu unseren Gunsten endet, wirst du feststellen, dass du in deinem Patienten die fatale Gewohnheit gestärkt hast, sich mit Fragen von universaler Bedeutung zu beschäftigen und seine Aufmerksamkeit vom Strom der unmittelbaren Sinneseindrücke abzuziehen. Deine Aufgabe ist es dagegen, seine Aufmerksamkeit genau an diesen Strom zu binden. Bring ihn dazu, ihn für das wirkliche Leben zu halten. Und lass ihm nicht in den Sinn kommen, sich zu fragen, was er mit wirklich meint. Vergiss nicht, dass er nicht reiner Geist ist wie du. Da du nie ein Mensch gewesen bist, oh, dieser abscheuliche Vorteil des Feindes, kannst du nicht nachempfinden, wie sehr sie dem Druck des Alltäglichen unterworfen sind. Ich hatte einmal einen Patienten, einen waschechten Atheisten, der regelmäßig ins britische Museum ging, um dort zu lesen. Eines Tages, als er über seinen Büchern saß, bemerkte ich, wie ein Gedankengang in seinem Kopf in die falsche Richtung zu laufen begann. Natürlich war der Feind sofort an seiner Seite. Bevor ich wusste, wie mir geschah, sah ich das Ergebnis meiner 20-jährigen Mühe ins Wanken geraten. Hätte ich den Kopf verloren und eine Abwehr durch Argumente versucht, wäre ich erledigt gewesen. Aber so töricht war ich nicht. Ich schlug sofort an der Stelle des Mannes zu, die ich am sichersten in meiner Hand hatte, und flüsterte ihm ein, es sei an der Zeit für einen kleinen Imbiss. Der Feind machte vermutlich den Gegenvorschlag. Hast du auch schon bemerkt, dass man nie völlig belauschen kann, was er zu ihnen sagt? Dies hier sei wichtiger als das Mittagessen. Zumindest glaube ich, dass das seine Stoßrichtung war, denn als ich sagte, völlig richtig, sogar viel zu wichtig, um es noch am Ende eines Vormittages in Angriff zu nehmen, hellte sich das Gesicht des Patienten sichtlich auf. Und als ich hinzugefügt hatte, es wäre viel besser, nach dem Essen zurückzukommen und sich der Sache mit frischem Geist zu widmen, war er schon auf halbem Weg zum Ausgang. Kaum stand er auf der Straße, hatte ich die Schlacht gewonnen. Ich zeigte ihm einen Zeitungsjungen, der die Mittagsausgabe ausrief, und einen vorbeifahrenden Bus der Linie 73. Und noch bevor er die Stufen hinabgestiegen war, hatte ich ihm die unerschütterliche Überzeugung eingetrichtert, dass, was für seltsame Gedanken auch immer einem Mann durch den Kopf gehen mochten, wenn er allein über seinen Büchern hockte, eine gesunde Dosis wirklichen Lebens, womit er den Bus und den Zeitungsjungen meinte, genügte, um ihm vor Augen zu führen, dass solche Dinge einfach nicht wahr sein konnten. Er wusste, dass er nur knapp entkommen war, und sprach in späteren Jahren gern von jenem undefinierbaren Sinn für das Wirkliche, der unsere letzte Rettung vor den Verirrungen reiner Logik ist. Heute haben wir ihn sicher im Haus unseres Vaters. Verstehst du, worauf es ankommt? Dank den Vorgängen, die wir schon vor Jahrhunderten in ihnen in Gang brachten, ist es ihnen nahezu unmöglich, an das Außergewöhnliche zu glauben, solange das Gewöhnliche ihnen vor Augen steht. Trichtere ihm immer wieder die Gewöhnlichkeit aller Dinge ein. Vor allem aber versuche niemals, die Wissenschaften, die echten Wissenschaften meine ich, als Abwehr gegen das Christentum zu verwenden. Die würden ihn geradezu ermutigen, über Wirklichkeiten nachzudenken, die er nicht anfassen oder sehen kann. Es hat da traurige Fälle unter modernen Physikern gegeben. Wenn er schon in der Wissenschaft herumtappen muss, dann lenke ihn auf die Wirtschaftswissenschaft oder die Soziologie. Lass ja nicht zu, dass er sich von jenem unschätzbaren, wirklichen Leben entfernt. Am besten jedoch wäre es, wenn du ihn gar keine wissenschaftlichen Bücher lesen ließest, sondern ihm nur das großartige allgemeine Gefühl gäbest, er wüsste über alles Bescheid und alles, was er in beiläufigen Gesprächen und oberflächlicher Lektüre aufgeschnappt habe, wären die neuesten Forschungsergebnisse. Vergiss nicht, dass du dazu da bist, ihn zu verwirren. Wenn man manche von euch jungen Teufeln reden hört, könnte man meinen, Unsere Aufgabe sei es zu lehren. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 2. Mein lieber Wormwood, ich höre mit großem Missvergnügen, dass dein Patient Christ geworden ist. Gib dich nicht der Hoffnung hin, du könntest der üblichen Strafe entgehen. Ja, in deinen besseren Momenten, so hoffe ich, wirst du dir das nicht einmal wünschen. Inzwischen müssen wir das Beste aus der Situation machen. Es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Schon hunderte dieser erwachsenen Bekehrten konnten nach kurzem Aufenthalt im Lager des Feindes zurückgewonnen werden und sind nun bei uns. Sämtliche Gewohnheiten des Patienten, die geistigen wie die körperlichen, sprechen immer noch zu unseren Gunsten. Eine unserer besten Verbündeten ist gegenwärtig die Kirche selbst. Verstehe mich nicht falsch. Ich meine damit nicht die Kirche, wie wir sie sehen, ausgebreitet durch alle Zeit und allen Raum und verwurzelt in der Ewigkeit, schrecklich wie eine Armee mit wehenden Fahnen. Die ist, wie ich bekennen muss, ein Anblick, bei dem selbst unseren kühnsten Versuchern unbehaglich wird. Für diese Menschen jedoch ist sie glücklicherweise völlig unsichtbar. Was dein Patient sieht, ist lediglich die halb vollendete pseudogotische Konstruktion in der neuen Wohnsiedlung. Sobald er sie betritt, sieht er den Lebensmittelhändler aus der Nachbarschaft mit salbungsvollem Gesicht auf sich zueilen, um ihm ein glänzendes Büchlein mit einer Liturgie zu reichen, die keiner von beiden versteht, sowie ein anderes schäbiges Büchlein mit verfälschten Texten einer Anzahl religiöser Lieder, die meisten von schlechter Qualität und in winzigem Druck. Wenn er seinen Platz erreicht und sich umschaut, erblickt er eine Auswahl genau jener Nachbarn, denen er bisher aus dem Weg gegangen ist. Auf diese Nachbarn musst du dich besonders stützen. Lass seine Gedanken hin und her flattern zwischen Ausdrücken wie der Leib Christi und den wirklichen Gesichtern auf der nächsten Kirchenbank. Natürlich spielt es dabei kaum eine Rolle, was für Leute tatsächlich auf jener nächsten Kirchenbank sitzen. Vielleicht kennst du sogar einen von ihnen als großen Kämpfer auf der Seite des Feindes. Ganz gleich. Dank unserem Vater in der Tiefe ist ein Patient ein Dummkopf. Es braucht nur einer von diesen Nachbarn, falsch zu singen, quietschende Stiefel zu tragen, ein Doppelkinn zu haben oder merkwürdig gekleidet zu sein. Und schon wird ein Patient ganz leicht zu der Auffassung kommen, dass ihre Religion aus diesem Grund etwas Lächerliches an sich haben müsse. Im gegenwärtigen Stadium hat er nämlich eine Vorstellung von Christen im Kopf, die er für geistlich hält, die aber in Wirklichkeit weitgehend visuell ist. Seine Gedanken sind voll von Togen und Sandalen und Rüstungen und bloßen Beinen, und allein die Tatsache, dass die anderen Leute in der Kirche moderne Kleidung tragen, stellt eine wirkliche, wenn auch unbewusste, Schwierigkeit für ihn dar. Lass sie nie an die Oberfläche kommen. Lass ihn niemals fragen, was er denn erwartet hat, wie sie aussehen würden. Achte darauf, dass jetzt alles in seinen Gedanken nebelhaft bleibt, und du wirst dich die ganze Ewigkeit hindurch damit amüsieren können, in ihm die besondere Art von Klarheit hervorzubringen, die nur in der Hölle zu finden ist. Arbeite also hart an der Enttäuschung oder Ernüchterung, die dem Patienten während seiner ersten Wochen als Glied der Kirche mit Sicherheit erwartet. Der Feind lässt zu, dass es an der Schwelle zu jedem menschlichen Unterfangen zu dieser Enttäuschung kommt. Sie erwartet den Jungen, der im Kinderzimmer von den Geschichten aus der Odyssee bezaubert war und sich nun hinsetzt, um tatsächlich Griechisch zu lernen. Sie erwartet die Liebenden, die geheiratet haben und sich nun wirklich an die Aufgabe machen, zusammen zu leben. In jedem Bereich des Lebens markiert sie den Übergang von der Zukunftsträumerei zum mühevollen Tun. Der Feind nimmt dieses Risiko auf sich, weil er sich die seltsame Idee in den Kopf gesetzt hat, all dieses widerwärtige, kleine, menschliche Ungeziefer dazu zu bringen, ihn als freie Wesen zu lieben und ihm zu dienen, wie er es nennt. Söhne ist das Wort, das er gebraucht in seiner tief verwurzelten Neigung, die ganze spirituelle Welt durch die unnatürliche Verbindung mit diesen zweibeinigen Tieren zu erniedrigen. Da er ihre Freiheit wünscht, verzichtet er darauf, sie lediglich durch ihre Neigungen und Gewohnheiten an die Ziele zu bringen, die er ihnen setzt. Er überlässt es ihnen, diese Ziele selbst zu erreichen. Und darin liegt unsere Möglichkeit. Aber genau dort, vergiss das nicht, liegt auch unsere Gefahr. Haben Sie erst einmal diese anfängliche Dürrezeit erfolgreich hinter sich gebracht, werden Sie viel unabhängiger von Emotionen und sind darum viel schwerer in Versuchung zu bringen. Ich bin im bisherigen von der Annahme ausgegangen, dass die Leute in der nächsten Kirchenbank keinen vernünftigen Anlass zur Enttäuschung bieten. Freilich, wenn sie das tun, wenn der Patient etwa weiß, dass die Frau mit dem absurden Hut eine fanatische Bridge-Spielerin ist oder der Mann mit den quietschenden Stiefeln ein Geizkragen und Erpresser, dann ist deine Aufgabe umso leichter. Dann brauchst du ihn nur noch davon abzuhalten, sich zu fragen, wenn ich so wie ich bin, mich in gewissem Sinn als Christ betrachten kann. Warum sollten die verschiedenen Laster jener Leute in der nächsten Kirchenbank beweisen, dass ihre Religion nur Heuchelei und Tradition ist? Du fragst vielleicht, ob es möglich ist, einen Menschen davon abzuhalten, auf einen so offensichtlichen Gedanken zu kommen. Es ist möglich, Wormwood, es ist möglich. Behandle ihn nur richtig, und es wird ihm einfach nicht in den Sinn kommen. Er ist noch nicht annähernd lange genug beim Feind, um schon so etwas wie wirkliche Demut zu empfinden. Was er über seine eigene Sündhaftigkeit sagt, selbst auf den Knien, ist alles nur Papageiengeschwätz. Innerlich glaubt er noch, er hätte sich ein beträchtliches Plus im Kontenbuch des Feindes erworben, indem er sich bekehren ließ. Er meint sogar, er beweise große Demut und Herablassung, indem er überhaupt mit diesen selbstgefälligen, gewöhnlichen Nachbarn in die Kirche geht. In dieser Geistesverfassung musst du ihn festhalten, solange du kannst. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 3. Mein lieber Wormwood, ich bin sehr erfreut über das, was du mir über die Beziehung dieses Mannes zu seiner Mutter berichtest. Aber du musst deinen Vorteil zu nutzen wissen. Der Feind wird von der Mitte her nach außen arbeiten und nach immer mehr Verhaltensweisen des Patienten unter den neuen Maßstab bringen. Und er könnte jeden Moment sein Benehmen gegenüber der alten Dame in Angriff nehmen. Dem musst du zuvorkommen. Halte engen Kontakt mit unserem Kollegen Glubos, der die Mutter betreut. Sorgt gemeinsam in jenem Haus für eine gute, eingespielte Gewohnheit gegenseitiger Ärgernisse, täglicher Nadelstiche. Die folgenden Methoden werden dir von Nutzen sein. Erstens, fessele sein Denken an sein Innenleben. Er glaubt, seine Bekehrung sei etwas in seinem Innern. Deshalb ist seine Aufmerksamkeit im Moment auf seine eigenen Geisteszustände gerichtet oder besser auf eine stark bereinigte Version seiner Geisteszustände, denn mehr solltest du ihn nicht zu Gesicht bekommen lassen. Bestärke ihn darin. Halte ihn von den elementaren Pflichten fern, indem du seinen Blick auf die Hohen und Hochgeistlichen lenkst. Verstärke jene höchst nützliche menschliche Eigenschaft, das Offensichtliche zu verabscheuen und zu vernachlässigen. Du musst ihn in einen Zustand versetzen, in dem er sich eine Stunde lang der Selbstprüfung unterziehen kann, ohne auch nur eine jener Tatsachen über sich selbst zu entdecken, die für jeden, der je mit ihm unter einem Dach gewohnt oder im selben Büro gearbeitet hat, völlig offensichtlich sind. Zweitens. Es ist zweifellos unmöglich zu verhindern, dass er für seine Mutter betet. Aber wir haben Mittel und Wege, um diese Gebete unschädlich zu machen. Sorge dafür, dass sie immer sehr geistlich sind, dass sie sich stets um den Zustand ihrer Seele und niemals um ihren Rheumatismus drehen. Das bringt zwei Vorteile mit sich. Erstens wird dadurch seine Aufmerksamkeit an das gebunden, was er als ihre Sünden betrachtet, womit er mit ein wenig Anleitung von dir leicht alle Dinge meinen wird, die für ihn selbst unbequem oder ärgerlich sind. So kannst du, noch während er auf den Knien liegt, etwas Salz in die Wunden des Tages reiben. Diese Operation ist gar nicht schwierig und du wirst sie sehr unterhaltsam finden. Zweitens wird er, da seine Vorstellung von ihrer Seele sehr unklar und oft falsch sein wird, bis zu einem gewissen Grad für eine imaginäre Person beten. Deine Aufgabe wird es sein, diese imaginäre Person der wirklichen Mutter, jener scharfzüngigen alten Dame am Frühstückstisch, mit jedem Tag unähnlicher werden zu lassen. Mit der Zeit kannst du diese Kluft so verbreitern, dass kein Gedanke oder Gefühl aus seinen Gebeten für die eingebildete Mutter jemals Auswirkungen darauf hat, wie er sich der wirklichen gegenüber verhält. Meine eigenen Patienten hatte ich zum Teil so gut in der Hand, dass sie von einem Moment zum anderen vom leidenschaftlichen Gebet für die Seele ihrer Frau oder ihres Sohnes dazu gebracht werden konnten, die wirkliche Frau oder den wirklichen Sohn ohne Gewissensbisse zu schlagen oder zu beschimpfen. Drittens. Wenn zwei Menschen seit vielen Jahren zusammenleben, ist es gewöhnlich so, dass jeder Tonfälle oder Gesichtsausdrücke an sich hat, die dem anderen nahezu unerträglich auf die Nerven gehen. Mach dir das zunutze. Bringe deinem Patienten jene charakteristische Hebung der Augenbraue seiner Mutter, die er schon als kleines Kind zu verabscheuen lernte, zu vollem Bewusstsein. Und lass ihn darüber nachdenken, wie sehr er sie verabscheut. Lass ihn annehmen, sie wüsste, wie sehr es ihn ärgert, und täte es nur, um ihn zu ärgern. Wenn du dein Handwerk verstehst, wird er nicht bemerken, wie grenzenlos unwahrscheinlich diese Annahme ist. Und natürlich darfst du nicht zulassen, dass ihm dämmert, er selbst könnte Tonfälle und Gesichtsausdrücke an sich haben, die für sie ebenso ärgerlich sind. Da er sich selbst nicht sehen oder hören kann, lässt sich das leicht bewerkstelligen. Viertens. Im zivilisierten Leben drückt sich häuslicher Hass normalerweise dadurch aus, dass man Dinge sagt, die auf Papier ganz harmlos wirken würden. Die Worte an sich sind nicht anstößig, aber sie in einem solchen Tonfall oder in einem solchen Augenblick sagt, dass sie kaum weniger schmerzen als ein Schlag ins Gesicht. Um dieses Spiel in Gang zu halten, müssen Glubos und du dafür sorgen, dass jeder dieser beiden Dummköpfe eine Art Doppelmoral anwendet. Dein Patient muss verlangen, dass all seine eigenen Äußerungen für bare Münze genommen und lediglich nach ihrer tatsächlichen Formulierung beurteilt werden, während er gleichzeitig alle Äußerungen seiner Mutter unter gründlichster und überempfindlichster Deutung des Tonfalls, des Zusammenhangs und der vermuteten Absicht beurteilt. Indessen muss sie darin bestärkt werden, es umgekehrt genauso zu machen. So können beide überzeugt oder nahezu überzeugt von ihrer völligen Schuldlosigkeit aus jedem Streit hervorgehen. Du weißt, was ich meine. Ich frage sie lediglich, um welche Uhrzeit wir essen wollen, und sie bekommt einen Wutanfall. Wenn sich diese Gewohnheit erst einmal eingespielt hat, hast du die köstliche Situation, dass ein Mensch Dinge sagt mit der ausdrücklichen Absicht, zu beleidigen, und sich dann beschwert, wenn der andere beleidigt ist. Übrigens, ich wüsste gerne mehr über die religiöse Einstellung der alten Dame. Empfindet sie vielleicht eine gewisse Eifersucht über den neuen Faktor im Leben ihres Sohnes? Ist sie pikiert darüber, dass er von anderen und erst so spät gelernt hat, was er ihrer Meinung nach schon als Kind von ihr selbst viel besser hätte lernen können? Meint sie, er mache zu viel Wirbel darum oder ihm werde der Zugang allzu leicht gemacht? Erinnere dich an den älteren Bruder in jener Geschichte des Feindes. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 4. Mein lieber Wormwood, die stümperhaften Vorschläge in deinem letzten Brief machen mich darauf aufmerksam, dass es höchste Zeit ist, dich ausführlich über das schmerzliche Thema Gebet aufzuklären. Den Kommentar, mein Rat bezüglich seiner Gebete für seine Mutter habe sich als außerordentlich unglücklich erwiesen, hättest du dir sparen können. Dergleichen sollte ein Neffe sich nicht gegenüber seinem Onkel herausnehmen, geschweige denn ein junger Versucher gegenüber einem Staatssekretär eines Ministeriums. Darin offenbart sich auch eine unerfreuliche Neigung, die Verantwortung von dir zu schieben. Du musst lernen, für deine eigenen Fehler zu bezahlen. Das Beste ist, wo immer möglich, den Patienten ganz und gar von der ernsthaften Absicht zu beten abzuhalten. Ist der Patient wie dein Mann ein Erwachsener, der sich erst kürzlich wieder zur Partei des Feindes bekehrt hat, so erreicht man das am besten, indem man ihn dazu bringt, sich an die papageienhafte Natur seiner Kindheitsgebete zu erinnern oder sich einzubilden, er erinnere sich an sie. Als Gegenreaktion lässt er sich möglicherweise überzeugen, etwas gänzlich Spontanes, Innerliches, Informelles, Ungeregeltes anzustreben. Für einen Anfänger bedeutet das in Wirklichkeit die Bemühung, in sich eine verschwommen andächtige Stimmung hervorzurufen, in der wirkliche Konzentration des Willens und Verstandes keine Rolle spielen. Einer von ihren Dichtern, Coleridge, hat geschrieben, er bete nicht mit sich bewegenden Lippen und gebeugten Knien, sondern er sammle seinen Geist zum Lieben und gebe einem Gefühl der Fürbitte nach. Das ist genau die Art von Gebet, die wir brauchen. Da es eine oberflächliche Ähnlichkeit zu dem stillen Gebet aufweist, wie es diejenigen praktizieren, die im Dienst des Feindes schon weit fortgeschritten sind, kann man pfiffige und faule Patienten dadurch recht lange täuschen. Zumindest kann man ihnen weismachen, dass ihre Körperhaltung für ihre Gebete keine Rolle spielt. Denn sie vergessen ständig, was du stets bedenken musst, nämlich, dass sie Tiere sind und dass alles, was ihr Körper tut, auch ihre Seele beeinflusst. Es ist zu komisch, dass die Sterblichen sich immer vorstellen, wir würden ihnen Dinge in den Kopf setzen. In Wirklichkeit erzielen wir die besten Ergebnisse, indem wir Dinge daraus fernhalten. Sollte das fehlschlagen, musst du darauf zurückgreifen, seine Absicht unauffälliger in eine falsche Richtung zu lenken. Wann immer sie ihre Aufmerksamkeit auf den Feind selbst richten, sind wir geschlagen. Aber es gibt Möglichkeiten, sie davon abzuhalten. Die einfachste ist, ihren Blick von ihm weg und auf sich selbst hinzulenken. Lass sie immer zu ihren eigenen Geist beobachten und versuchen, dort durch einen Akt ihres eigenen Willens Gefühle hervorzubringen. Wenn sie vorhatten, ihn um Nächstenliebe zu bitten, lass sie stattdessen versuchen, aus sich selbst heraus Gefühle der Nächstenliebe zu fabrizieren, freilich ohne, dass sie merken, was sie da tun. Wenn sie vorhatten, um Mut zu beten, lass sie in Wirklichkeit versuchen, sich mutig zu fühlen. Wenn sie sagen, sie beten um Vergebung, so lass sie versuchen, sich zu fühlen, als sei ihnen vergeben. Lehre sie, den Wert jedes Gebetes daran zu messen, inwieweit es ihnen gelungen ist, das erwünschte Gefühl hervorzubringen. Lass sie nie auf den Gedanken kommen, wie stark ein derartiges Gelingen oder Misslingen davon abhängt, ob sie im jeweiligen Moment gesund oder krank, erfrischt oder müde sind. Freilich wird der Feind in der Zwischenzeit nicht untätig bleiben. Wo immer gebetet wird, besteht die Gefahr, dass er selbst unmittelbar eingreift. Er ist von geradezu zynischer Gleichgültigkeit gegenüber der Würde seiner und unserer Stellung als reine Geister. Und menschliche Tiere auf Knien überschüttet er in ganz schamloser Weise mit Selbsterkenntnis. Doch selbst wenn er deinen ersten Versuch der Ablenkung zunichte macht, haben wir noch eine subtilere Waffe. Die Menschen haben zunächst einmal nicht seinen unmittelbaren Anblick vor Augen, den wir unglücklicherweise nicht vermeiden können. Sie kennen auch nicht jenes grausige Leuchten, jenen durchbohrenden und schneidenden Glanz, der unser Leben mit einem Hintergrund ständigen Schmerzes unterlegt. Wenn du in den Geist deines Patienten blickst, während er betet, wirst du davon nichts finden. Siehst du dir das Objekt näher an, auf das er seine Aufmerksamkeit richtet, so wirst du feststellen, dass es sich aus vielen völlig lächerlichen Zutaten zusammensetzt. Darin werden Bilder enthalten sein, die aus Darstellungen des Feindes stammen, wie er während jener schmachvollen Episode aussah, die wir als die Inkarnation kennen. Dann werden da noch verschwommenere, vielleicht sogar ziemlich primitive und infantile Vorstellungen sein, die sich auf die anderen beiden Personen beziehen. Selbst etwas von seiner eigenen Ehrfurcht und von den körperlichen Empfindungen, die sie begleiten, wird er vergegenständlichen und dem verehrten Objekt anhängen. Mir sind schon Fälle begegnet, wo das, was der Patient seinen Gott nannte, sich buchstäblich an einem Ort befand, oben links an der Schlafzimmerdecke, oder in seinem Kopf, oder in einem Kruzifix an der Wand. Doch was für ein Objekt auch immer er sich zusammengebastelt hat, du musst dafür sorgen, dass er es anbetet. Das Ding, das er gemacht hat, nicht die Person, die ihn gemacht hat. Du kannst ihn sogar dazu anstacheln, großen Wert darauf zu legen, dieses selbstgebastelte Objekt zu korrigieren und zu verbessern und es sich während des ganzen Gebets ständig vor Augen zu halten. Denn wenn er je dazu kommt, die Unterscheidung zu treffen, wenn er je seine Gebete bewusst nicht an das, was ich denke, dass du bist, sondern an das, was du weißt, dass du bist, richtet, sind wir fürs Erste in einer verzweifelten Situation. Hat der Mann einmal all seine Gedanken und Vorstellungen beiseite geschoben oder, falls er sie noch im Kopf hat, sich ihre lediglich subjektive Natur bewusst gemacht und sich dem vollkommen wirklichen, äußeren, unsichtbaren Gegenwärtigen anvertraut, der bei ihm im Zimmer ist und den er nie so kennen kann, wie er von ihm erkannt ist? Nun, niemand kann ermessen, was dann geschehen kann. Das zu vermeiden, diese wahrhaftige Nacktheit der Seele im Gebet, wird dir erleichtert durch die Tatsache, dass die Menschen selbst sie sich nicht so sehr wünschen, wie sie glauben. Da kann es durchaus vorkommen, dass sie sich mehr eingehandelt haben, als ihnen bewusst war. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 5. Mein lieber Wormwood, es ist ein wenig enttäuschend, wenn man einen detaillierten Bericht über deine Arbeit erwartet und stattdessen solch eine verschwommene Rhapsodie wie deinen letzten Brief erhält. Du schreibst, du seist berauscht vor Freude darüber, dass die Menschen Europas wieder einmal einen ihrer Kriege angezettelt haben. Mir ist völlig klar, was mit dir los ist. Du bist nicht berauscht, du bist nur betrunken. Indem ich zwischen den Zeilen deiner äußerst unausgewogenen Schilderung der schlaflosen Nacht deines Patienten lese, kann ich mir einigermaßen zutreffend zusammenreimen, in was für einem Geisteszustand du dich befindest. Zum ersten Mal in deiner Laufbahn hast du jenen Wein geschmeckt, der Lohn all unserer Mühe ist, die Qual und Verwirrung einer menschlichen Seele, und der ist dir zu Kopf gestiegen. Das kann ich dir kaum zum Vorwurf machen. Auf jungen Schultern sitzt nun einmal kein alter Kopf. Hat der Patient auf einige deiner Schreckensbilder der Zukunft angesprochen? Konntest du ein paar schöne, selbstbemitleidende Blicke zurück auf die glückliche Vergangenheit einbringen? Waren noch ein paar exquisite Stiche in der Magengrube dabei? Ach, wie herrlich hast du deine Geige gespielt, nicht wahr? Schön, schön, das ist alles ganz natürlich, aber vergiss nicht, Wormwood, dass die Arbeit vor dem Vergnügen kommt. Wenn du dir jetzt schon diese Wonnen gönnst und dafür letzten Endes die Beute verlierst, wirst du in Ewigkeit nach dem Trunk dürsten, von dem du jetzt so genussvoll ein erstes Mal genippt hast. Wenn du aber einen kühlen Kopf bewahrst und es dir durch stetige Arbeit gelingt, dir letzten Endes seine Seele zu sichern, dann wird er dir für immer gehören. Ein randvoller, lebendiger Kelch voll Verzweiflung und Grauen und Erstaunen, den du an deine Lippen führen kannst, so oft es dir gefällt. Lass dich also nicht durch ein vorübergehendes Hochgefühl von der wirklichen Aufgabe ablenken, seinen Glauben zu unterminieren und die Ausbildung von Tugenden zu verhindern. Gib mir unbedingt in deinem nächsten Brief einen vollständigen Bericht darüber, wie dein Patient auf den Krieg reagiert, damit wir darüber nachdenken können, ob es wirksamer wäre, ihn zu einem extremen Patrioten oder zu einem eifrigen Pazifisten zu machen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Inzwischen muss ich dich davor warnen, dir zu viel von einem Krieg zu erwarten. Natürlich ist ein Krieg unterhaltsam. Das unmittelbare Erlebnis der Angst und des Leides der Menschen ist eine wohlverdiente und angenehme Erfrischung für unsere Myriaden eifrig bemühter Arbeiter. Aber was bringt er uns schon auf die Dauer, wenn wir ihn nicht nutzen, um unserem Vater in der Tiefe Seelen zuzuführen? Wenn ich das vorübergehende Leiden von Menschen sehe, die uns dann doch entkommen, dann kommt es mir vor, als dürfte ich vom ersten Gang eines reichen Festmahls kosten, der Rest aber bliebe mir vorenthalten. Das ist schlimmer, als gar nicht erst gekostet zu haben. Ganz im Stil seiner barbarischen Methoden der Kriegführung lässt uns der Feind das kurze Elend seiner Günstlinge sehen, um uns zu quälen und zu foltern, den unaufhörlichen Hunger zu verhöhnen, den uns zugegebenermaßen seine Blockade während der gegenwärtigen Phase des großen Konfliktes auferlegt. Lass uns darum lieber darüber nachdenken, wie wir den europäischen Krieg nutzen, statt wie wir ihn genießen können. Denn er birgt gewisse Tendenzen in sich, die für sich betrachtet keineswegs zu unseren Gunsten sprechen. Wir dürfen auf ein beträchtliches Maß an Grausamkeit und sexueller Zügellosigkeit hoffen, aber wenn wir nicht aufpassen, werden wir erleben, wie sich Tausende in dieser Notlage dem Feind zuwenden, während Zehntausende zwar nicht so weit gehen werden, aber immerhin ihre Aufmerksamkeit von sich selbst abziehen und auf Werte und Anliegen richten werden, die sie höher einstufen als das Selbst. Ich weiß, dass der Feind viele dieser Anliegen missbilligt, aber das ist es ja, worin er so unfair ist. Er macht sich oft Menschen zur Beute, die ihr Leben für Dinge gegeben haben, die er für schlecht hält, und das mit der ungeheuerlich sophistischen Begründung, die Menschen hätten sie für gut gehalten und seien der besten Sache gefolgt, die sie kannten. Bedenke auch die unerwünschten Todesfälle, die sich in Kriegszeiten ereignen. Menschen sterben an Orten, wo sie damit rechnen, getötet zu werden, und an die sie sich, wenn sie auch noch zur Partei des Feindes gehören, vorbereitet begeben. Wie viel besser wäre es für uns, wenn alle Menschen in kostspieligen Pflegeheimen stürben, umgeben von Ärzten, Krankenschwestern und Freunden, die lügen, wie wir es sie gelehrt haben, den Sterbenden das Leben versprechen, sie in dem Glauben bestärken, Krankheit entschuldige jedes Laster, ja die, wenn unsere Arbeiter ihr Handwerk verstehen, sogar davor zurückscheuen, einen Priester kommen zu lassen, damit der Kranke nicht daran seinen wahren Zustand erkenne. Und wie katastrophal ist für uns das ständige Bewusstsein des Todes, das ein Krieg erzwingt. Eine unserer besten Waffen, die selbstzufriedene Weltlichkeit, verliert ihre Wirkung. In Kriegszeiten kann nicht einmal ein Mensch glauben, er werde für immer leben. Ich weiß, dass Skeptree und andere in Kriegen eine großartige Möglichkeit für Angriffe auf den Glauben gesehen haben, aber ich halte diese Ansicht für übertrieben. Der Feind hat seinen menschlichen Partisanen klipp und klar gesagt, dass Leiden ein entscheidender Teil dessen ist, was er Erlösung nennt, woraus folgt, dass ein Glaube, der durch einen Krieg oder eine Seuche zerstört wird, der Mühe des Zerstörens im Grunde gar nicht wert gewesen sein kann. Ich spreche jetzt von fortgesetztem Leiden über eine längere Zeitspanne, wie es durch einen Krieg verursacht wird. Freilich, genau in dem Augenblick des Entsetzens, des Verlustes oder des körperlichen Schmerzes kannst du deinen Mann erwischen, während seine Vernunft vorübergehend außer Gefecht ist. Doch selbst dann wird nach meiner Erfahrung der Posten fast immer verteidigt, wenn er das feindliche Hauptquartier anruft. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 6. Mein lieber Wormwood, zu meiner großen Freude höre ich, dass das Alter und der Beruf deines Patienten es möglich, aber keineswegs gewiss erscheinen lassen, dass er zum Militärdienst einberufen wird. Halten wir ihn in der größtmöglichen Ungewissheit, so dass seine Gedanken voller widersprüchlicher Bilder von der Zukunft sind, von denen jedes entweder Hoffnung oder Furcht erweckt. Durch nichts lässt sich der Geist eines Menschen so gut gegen den Feind verbarrikadieren wie durch Spannung und Angst. Er möchte, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen, was sie tun. Unsere Aufgabe ist es, sie über das nachdenken zu lassen, was ihnen passieren wird. Natürlich wird dein Patient bereits den Gedanken aufgeschnappt haben, dass er sich geduldig unter den Willen des Feindes beugen muss. Was der Feind damit meint, ist in erster Linie, dass er geduldig die Trübsal annehmen soll, die ihm tatsächlich auferlegt ist, nämlich die gegenwärtige Angst und Spannung. Davon soll er sagen, dein Wille geschehe, und für die tägliche Aufgabe, das zu erdulden, wird ihm das tägliche Brot zuteil werden. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Patient niemals diese gegenwärtige Furcht als das Kreuz betrachtet, das ihm auferlegt ist, sondern immer nur die Dinge, vor denen er sich fürchtet. Darin lass ihn seine Kreuze sehen. Lass ihn vergessen, dass sie einander widersprechen und ihm darum nicht alle widerfahren können. Lass ihn versuchen, sich ihnen allen gegenüber im Voraus in Tapferkeit und Geduld zu üben, denn sich wirklich gleichzeitig in ein Dutzend verschiedener und hypothetischer Geschicke zu fügen, ist beinahe unmöglich, und der Feind gibt denen, die es versuchen, nicht viel Hilfestellung. Die Fügung in gegenwärtiges und tatsächliches Leiden ist viel leichter und wird meist von ihm unmittelbar unterstützt. Hier zeigt sich ein wichtiges geistliches Gesetz. Ich habe dir bereits erklärt, wie du seine Gebete schwächen kannst, indem du seine Aufmerksamkeit vom Feind selbst weg auf seine eigenen Vorstellungen vom Feind lenkst. Andererseits ist die Furcht leichter zu meistern, wenn der Patient sich statt auf die gefürchtete Sache auf die Furcht selbst konzentriert, sie als gegenwärtigen und unerwünschten Geisteszustand betrachtet. Wenn er die Furcht als sein auferlegtes Kreuz ansieht, wird er sie unweigerlich als einen Geisteszustand auffassen. Darum lässt sich die allgemeine Regel formulieren: Bei allen Aktivitäten, die unserer Sache dienlich sind, halte dem Patienten dazu an, sich selbst zu vergessen und sich auf das Objekt zu konzentrieren. Bei allen Aktivitäten dagegen, die dem Feind dienlich sind, lenke seine Gedanken zurück auf sich selbst. Lass seine Aufmerksamkeit durch eine Beleidigung oder den Körper einer Frau so gefesselt werden, dass er nicht dazu kommt zu denken, ich gerate jetzt in den Zustand, den man Zorn nennt, oder in den Zustand, den man Begierde nennt. Umgekehrt, lass seine Aufmerksamkeit durch den Gedanken, meine Empfindungen werden jetzt andächtiger oder liebevoller, so sehr an sein Inneres gefesselt werden, dass er nicht mehr dazu kommt, über sich selbst hinauszublicken und unseren Feind oder seine Nächsten wahrzunehmen. Was seine allgemeine Einstellung zum Krieg angeht, so darfst du dich nicht zu sehr auf jene Gefühle des Hasses verlassen, über die die Menschen so gerne in ihren christlichen oder antichristlichen Zeitschriften diskutieren. Natürlich kann der Patient in seiner Not dazu angehalten werden, sich durch Hassgefühle gegenüber den deutschen Führern zu rächen, und das ist soweit auch schön und gut, aber dahinter verbirgt sich meist nur ein melodramatischer oder mythischer Hass gegenüber imaginären Sündenböcken. Im wirklichen Leben ist er diesen Leuten nie begegnet. Es sind nur Pappkameraden, die er aus dem Material modelliert, das ihm die Zeitungen liefern. Die Resultate eines solchen eingebildeten Hasses sind oft höchst enttäuschend, und von allen Menschen sind die Engländer in dieser Hinsicht die beklagenswertesten Jammerlappen. Sie sind Geschöpfe von jener erbärmlichen Sorte, die lauthals verkündet, die Folter sei noch zu gut für ihre Feinde, und dann dem ersten verwundeten deutschen Piloten, der an ihrem Hintereingang auftaucht, Tee und Zigaretten anbietet. Wie du es auch anstellst, es wird sowohl Güte als auch Bosheit in der Seele deines Patienten vorhanden sein. Der große Trick besteht darin, die Bosheit auf seine unmittelbaren Nächsten auszurichten, denen er jeden Tag begegnet, und ihn die Güte in weite Ferne schleudern zu lassen, zu Leuten, die er nicht kennt. Auf diese Weise wird die Bosheit völlig real, während die Güte weitgehend imaginär bleibt. Es nützt nicht das Geringste, seinen Hass gegen die Deutschen zu entfachen, wenn sich gleichzeitig zwischen ihm und seiner Mutter, seinem Vorgesetzten und dem Mann, dem er im Zug begegnet, eine unheilvolle Gewohnheit der Nächstenliebe ausbildet. Stell dir deinen Mann als ein System konzentrischer Kreise vor, deren Innerster sein Wille ist, danach sein Verstand, schließlich seine Fantasie. Du kannst wohl kaum erhoffen, mit einem Schlag aus allen Kreisen alles auszumerzen, was nach dem Feind riecht. Aber du musst beharrlich alle Tugenden nach außen schieben, bis sie schließlich im Kreis der Fantasie angesiedelt sind, während du alle wünschenswerten Eigenschaften nach innen in den Kreis des Willens verlagerst. Nur wenn sie den Willen erreichen und dort in Form von Gewohnheiten Gestalt gewinnen, sind die Tugenden wirklich fatal für uns. Natürlich meine ich damit nicht das, was der Patient irrtümlich für seinen Willen hält, nämlich seine ständigen, schaumschlägerisch verbissenen Vorsätze und Entschlüsse, sondern das wahre Zentrum, das Herz, wie es der Feind nennt. Auch die höchsten Tugenden, die er sich in der Fantasie ausmalt, mit dem Verstand befürwortet oder gar liebt und bewundert, werden einen Mann nicht vor dem Haus unseres Vaters bewahren. Sie könnten ihn sogar noch unterhaltsamer machen, wenn er dort ankommt. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 7. Mein lieber Wormwood, ich bin erstaunt, dass du mich fragst, ob es wichtig sei, den Patienten über deine Existenz im Dunkeln zu lassen. Diese Frage ist uns, zumindest für die gegenwärtige Phase des Kampfes, vom Oberkommando bereits beantwortet worden. Im Augenblick besteht unsere Strategie darin, uns zu tarnen. Natürlich ist das nicht immer so gewesen. Wir stehen wirklich vor einem grausamen Dilemma. Wenn die Menschen nicht an unsere Existenz glauben, gehen uns all die Annehmlichkeiten des unmittelbaren Schreckens verloren, und wir gewinnen keine Zauberer und Geisterbeschwörer. Glauben sie andererseits an uns, können wir keine Materialisten und Skeptiker aus ihnen machen. Zumindest noch nicht. Ich hege große Hoffnung, dass wir mit der Zeit lernen werden, wie wir ihre Wissenschaft so sehr emotionalisieren und mythologisieren können, dass sich praktisch ein Glaube an uns, wenn auch nicht als solcher bezeichnet, einschleichen kann, während der menschliche Verstand gleichzeitig für den Glauben an den Feind verschlossen bleibt. Die Lebenskrafttheorie, die Verherrlichung des Sex und manche Aspekte der Psychoanalyse könnten sich hier als nützlich erweisen. Haben wir erst einmal unser vollkommenes Meisterwerk hervorgebracht, den materialistischen Magier, den Menschen, der das, was er Kräfte nennt, nicht nur gebraucht, sondern geradezu anbetet, doch gleichzeitig die Existenz von Geistern leugnet, dann wird das Ende des Krieges in Sicht sein. Doch in der Zwischenzeit müssen wir unseren Befehlen gehorchen. Ich glaube nicht, dass es dir sehr schwer fallen wird, den Patienten im Dunkeln zu halten. Die Tatsache, dass Teufel nach moderner Vorstellung vorwiegend komische Figuren sind, wird dir eine Hilfe sein. Sollte sich auch nur ein leiser Verdacht, dass du existierst, in seinem Geist regen, gaukele ihm ein Bild von irgendeiner Figur in roten Strumpfhosen vor und rede ihm ein, da er daran nicht glauben könne, eine alte Lehrbuchmethode, sie zu verwirren, könne er folglich auch nicht an dich glauben. Ich hatte mein Versprechen nicht vergessen zu erörtern, ob wir den Patienten zu einem extremen Patrioten oder zu einem extremen Pazifisten machen sollten. Alle Extreme, außer einer extremen Hingabe an den Feind, sind zu fördern. Natürlich nicht immer, aber in dieser Phase. Manche Zeitalter sind lauwarm und selbstzufrieden. Und dann ist es unsere Aufgabe, die Menschen in noch tieferen Schlaf einzulullen. Andere Zeiten, zu denen auch die gegenwärtige gehört, sind unausgewogen und voller Parteiungen, und da ist es unsere Aufgabe, die Glut zu schüren. Jedes kleine Grüppchen, das sich durch ein Interesse zusammenfindet, das anderen Menschen zuwider oder gleichgültig ist, neigt dazu, um sich herum ein Treibhaus der gegenseitigen Bewunderung aufzubauen und der Außenwelt mit Stolz und Hass zu begegnen, ohne sich dessen zu schämen. Denn dahinter steht ja die Sache, die man für unpersönlich hält. Das trifft zu, selbst wenn diese kleine Gruppe ursprünglich ins Dasein kam, um einem Zweck des Feindes zu dienen. Wir wollen, dass die Kirche klein bleibt. Nicht nur, damit weniger Menschen den Feind kennenlernen, sondern auch, damit jene, die dazugehören, die ungesunde Intensität und streitbare Selbstgerechtigkeit einer Geheimgesellschaft oder Clique entwickeln. Wir wollen, dass die Kirche klein bleibt. Nicht nur, damit weniger Menschen den Feind kennenlernen, sondern auch, damit jene, die dazugehören, die ungesunde Intensität und streitbare Selbstgerechtigkeit einer Geheimgesellschaft oder Clique entwickeln. Die Kirche selbst verfügt natürlich über eine sehr gute Verteidigung, und es ist uns nie ganz gelungen, ihr alle Merkmale einer Splittergruppe zu verleihen. Doch untergeordnete Splittergruppen innerhalb der Kirche haben oft vorzügliche Ergebnisse gezeitigt. Von den Parteien des Paulus und des Apollos bis hinab zu den Parteien der High Church und der Low Church in der anglikanischen Kirche. Sollte sich dein Patient dazu bewegen lassen, den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern, wird er sich automatisch als Teil einer kleinen, lautstarken, organisierten und unbeliebten Gruppe wiederfinden. Und das wird sich auf jemanden, der so neu im Christentum ist, beinahe mit Sicherheit günstig auswirken. Aber nur beinahe mit Sicherheit. Hatte er ernsthafte Zweifel darüber, ob es erlaubt sei, in einem gerechten Krieg zu dienen, bevor dieser gegenwärtige Krieg begann? Ist er ein Mann von großem körperlichen Mut? Groß genug, dass er keine halbbewussten Bedenken bezüglich der Motive für seinen Pazifismus haben wird? Kann er in einem Moment, wenn er der Ehrlichkeit am nächsten kommt, kein Mensch kommt dir jemals sehr nahe, völlig gewiss sein, dass er ausschließlich von dem Wunsch getrieben wird, dem Feind gehorsam zu sein? Wenn er zu dieser Sorte Menschen gehört, dann wird uns sein Pazifismus vermutlich nicht viel nützen, und der Feind wird ihn wahrscheinlich vor den gewöhnlichen Folgen der Zugehörigkeit zu einer Sekte bewahren. In diesem Fall wärst du am besten beraten, wenn du versuchtest, eine plötzliche, verwirrende, emotionale Krise zu verursachen, aus der er vielleicht als widerwilliger Überläufer zum Patriotismus hervorgeht. Ist er dagegen der Mann, für den ich ihn halte, so versuche es mit dem Pazifismus. In welche Richtung er sich auch wendet, deine Hauptaufgabe bleibt dieselbe. Zunächst musst du ihn dazu bringen, seinen Patriotismus oder Pazifismus als Bestandteil seiner Religion aufzufassen. Dann lass ihn unter dem Einfluss des Partisanengeistes anfangen, ihn als den wichtigsten Bestandteil zu betrachten. Dann locke ihn leise und ganz allmählich weiter bis zu dem Stadium, in dem die Religion nur noch ein Teil der Sache ist, und indem er das Christentum hauptsächlich deswegen schätzt, weil es so vorzügliche Argumente für die britischen Kriegsanstrengungen oder für den Pazifismus liefern kann. Was du verhüten musst, ist die Einstellung, die zeitliche Dinge vor allem als Gelegenheiten sieht, sich im Gehorsam zu üben. Hast du erst einmal die Welt zum Zweck und den Glauben zum Mittel gemacht, hast du deinen Mann schon fast gewonnen. Und es spielt kaum noch eine Rolle, was für ein weltliches Ziel er verfolgt. Sobald Versammlungen, Pamphlete, Strategien, Bewegungen, Sachen und Kreuzzüge ihm mehr bedeuten als Gebete und Sakramente und Nächstenliebe, gehört er uns. Und je religiöser er in diesem Sinne ist, desto fester haben wir ihn in der Hand. Ich könnte dir einen hübschen Käfig voller solcher Leute hier unten zeigen. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 8. Mein lieber Wormwood, so, du hegst große Hoffnung, dass die religiöse Phase des Patienten am Verebben ist, ja? Ich war schon immer der Meinung, dass das Schulungszentrum völlig aus den Fugen geraten ist, seit sie den alten Slapgob zu seinem Leiter gemacht haben. Und jetzt bin ich ganz sicher. Hat dir denn noch nie jemand von dem Gesetz der Wellenbewegung erzählt? Menschen sind Amphibien, halb Geist, halb Tier. Der Entschluss des Feindes, einen solch abscheulichen Hybriden hervorzubringen, war einer der Gründe, die unseren Vater bewogen, ihm seine Unterstützung zu entziehen. Als Geister gehören sie der ewigen Welt an, doch als Tier leben sie in der Zeit. Das bedeutet, dass zwar ihr Geist auf ein ewiges Objekt gerichtet sein kann, ihre Körper, Leidenschaften und Vorstellungen aber beständiger Veränderung unterliegen. Denn in der Zeit zu sein heißt, sich zu verändern. Darum kommen sie der Beständigkeit allenfalls durch eine Wellenbewegung nahe, durch die wiederholte Rückkehr auf eine Ebene, von der sie wiederholt herabsinken, eine Serie von Wellentälern und Wellenbergen. Hättest du deinen Patienten genau beobachtet, so hättest du diese Wellenbewegung in jedem Bereich seines Lebens gesehen. Bei seinem Interesse an seiner Arbeit, seiner Zuneigung zu seinen Freunden, seinen körperlichen Bedürfnissen, das alles geht immer auf und ab. Solange er auf der Erde lebt, werden sich Phasen der emotionalen und körperlichen Fülle und Lebendigkeit mit Phasen der Stumpfheit und Armut abwechseln. Die Trockenheit und Dürre, die dein Patient jetzt durchlebt, ist nicht, wie du dir schmeichelst, dein Werk. Sie ist lediglich eine natürliche Erscheinung, die uns nichts nützen wird, falls du sie nicht geschickt ausnutzt. Um zu entscheiden, wie du sie am geschicktesten ausnutzt, musst du zunächst fragen, welchen Gebrauch der Feind davon machen will, und dann das Gegenteil tun. Nun wird es dich vielleicht überraschen zu hören, dass er sich bei seinen Bemühungen, eine Seele dauerhaft in Besitz zu nehmen, noch stärker auf die Wellentäler stürzt als auf die Wellenberge. Manche seiner besonderen Günstlinge sind durch längere und tiefere Täler gegangen als irgendjemand sonst. Der Grund dafür ist folgender. Für uns ist ein Mensch vor allem Nahrung. Unser Ziel ist es, seinen Willen in den unseren einzusaugen und den Bereich unseres Selbst auf seine Kosten auszudehnen. Doch der Gehorsam, den der Feind von den Menschen verlangt, ist etwas ganz anderes. Man muss sich der Tatsache stellen, dass all das Gerede von seiner Liebe zu den Menschen und davon, dass der Dienst für ihn vollkommene Freiheit bedeute, nicht, wie man gerne glauben möchte, reine Propaganda, sondern erschreckende Wahrheit ist. Er will wirklich das Universum mit einem Haufen ekelhafter kleiner Repliken seiner selbst anfüllen, Kreaturen, deren Leben im verkleinerten Maßstab qualitativ dem Seinen gleichen wird, nicht weil er sie aufgesaugt hat, sondern weil sie ihren Willen aus freien Stücken dem Seinen angleichen. Wir wollen Vieh, das letzten Endes Nahrung werden kann. Er will Diener, die letzten Endes Söhne werden können. Wir wollen einsaugen, er will austeilen. Wir sind leer und wollen gefüllt werden, er ist voll und fließt über. Unser Kriegsziel ist eine Welt, in der unser Vater in der Tiefe alle anderen Wesen in sich eingesogen hat. Der Feind will eine Welt voller Wesen, die mit ihm vereint, aber dennoch eigenständig sind. Und an dieser Stelle kommen die Wellentäler ins Spiel. Du musst dich oft gefragt haben, warum der Feind seine Macht nicht stärker gebraucht, um jederzeit und wie er will für menschliche Seelen wahrnehmbar gegenwärtig zu sein. Nun aber siehst du, dass das Unwiderstehliche und das Unbestreitbare die beiden Waffen sind, die zu gebrauchen ihm schon seine Zielsetzung verbietet. Einen menschlichen Willen einfach zu überwältigen, was zweifellos geschehen würde, wenn er seine Gegenwart mehr auf die leiseste und abgeschwächteste Art spürbar werden ließe, wäre nutzlos für ihn. Er kann nicht hinreißen, er kann nur werben, denn sein schändlicher Gedanke ist es, den Kuchen zu essen und trotzdem zu behalten. Die Kreaturen sollen eins mit ihm und dennoch sie selbst sein. Sie lediglich auszulöschen oder sich einzuverleiben, wäre ihm nicht genug. Zwar ist er bereit, am Anfang ein wenig überwältigend aufzutreten, er setzt sie mit Andeutungen seiner Gegenwart in Bewegung, die ihnen, obwohl sie schwach sind, groß erscheinen, mit schönen Gefühlen und leichten Siegen über die Versuchung, aber diesen Zustand lässt er niemals lange andauern. Früher oder später zieht er, zwar nicht in Wirklichkeit, aber in ihrer bewussten Erfahrung, all diese Stützen und Anreize ab. Er lässt die Kreatur auf eigenen Beinen stehen und aus reiner Willenskraft Pflichten erfüllen, die allen Reiz verloren haben. Viel stärker noch als auf den Wellenbergen geschieht es in diesen Wellentalphasen, dass sie zu der Art von Kreatur heranreift, die er aus ihr machen möchte. Darum sind die Gebete, die aus einem Zustand der Dürre herausgesprochen werden, ihm am liebsten. Wir können unsere Patienten durch ständige Versuchungen hinter uns herlocken, weil wir sie nur für die Tafel bestimmt haben, und je mehr ihr Wille durchkreuzt wird, desto besser. Er aber kann nicht zur Tugend versuchen, wie wir zum Laster. Er will, dass sie laufen lernen und muss darum seine Hand zurückziehen. Und wenn nur der Wille zum Laufen tatsächlich da ist, freut er sich sogar über ihr Stolpern. Lass dich nicht täuschen, Wormwood. Unsere Sache ist niemals in größerer Gefahr als dann, wenn ein Mensch, der nicht länger wünscht, aber immer noch beabsichtigt, den Willen des Feindes zu tun, seinen Blick durch ein Universum schweifen lässt, aus dem jede Spur von ihm verschwunden zu sein scheint, und fragt, warum er verlassen wurde, und dennoch gehorcht. Aber natürlich bieten die Wellentäler auch einige Möglichkeiten für unsere Seite. Nächste Woche werde ich dir ein paar Hinweise geben, wie du sie ausnutzen kannst. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 9. Mein lieber Wormwood, ich hoffe, mein letzter Brief hat dich überzeugt, dass das Wellental der Dürre oder Trockenheit, das dein Patient gegenwärtig durchlebt, dir allein noch nicht seine Seele in die Hand geben wird, sondern gut genutzt werden muss. Wie das geschehen sollte, werde ich nun erörtern. Erstens habe ich immer wieder festgestellt, dass die Talphasen der menschlichen Wellenbewegungen vorzügliche Gelegenheiten zu allen sinnlichen Versuchungen bieten, vor allem durch Sex. Das mag dich überraschen, da natürlich in den Hochphasen mehr körperliche Energie und darum auch mehr potenzielle Begierde da ist. Aber du musst bedenken, dass dann auch die Widerstandskräfte besonders groß sind. Die Gesundheit und Hochstimmung, die du benutzen möchtest, um Begierde hervorzubringen, kann leider auch zu Arbeit, Spiel, Nachdenken oder harmlosem Vergnügen genutzt werden. Der Angriff hat viel bessere Erfolgsaussichten, wenn die ganze Innenwelt des Mannes öde und kalt und leer ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Wellental-Sexualität sich subtil von der des Wellenberges unterscheidet. Sie führt bei weitem nicht so leicht zu dem verwässerten Phänomen, das die Menschen Verliebtsein nennen, lässt sich viel leichter zu Perversionen verleiten und ist viel weniger durch jene großherzigen, fantasievollen und sogar spirituellen Zutaten verunreinigt, die die menschliche Sexualität oft zu einer so großen Enttäuschung werden lassen. Ebenso ist es mit anderen Begierden des Fleisches. Du wirst deinen Mann viel leichter zu einem gestandenen Trinker machen, indem du ihm den Alkohol als Betäubungsmittel nahebringst, wenn er abgestumpft und müde ist, als indem du ihn anregst, ihn als Mittel zur Fröhlichkeit mit seinen Freunden zu gebrauchen, wenn er in Hochstimmung ist. Vergiss nie, dass wir uns immer dann, wenn wir es mit einem Vergnügen in seiner gesunden und befriedigenden Form zu tun haben, in gewissem Sinn auf feindlichem Boden bewegen. Ich weiß, wir haben manche Seele durch Vergnügungen gewonnen, dennoch ist das Vergnügen seine Erfindung, nicht unsere. Er hat alle Freuden gemacht. All unsere Forschungsarbeit hat uns bisher nicht in die Lage versetzt, auch nur eine einzige hervorzubringen. So bleibt uns nichts anderes, als die Menschen dazu zu verleiten, die Vergnügungen, die der Feind hervorgebracht hat, in einer Zeit auf eine Weise oder in einem Maß zu genießen, die er verboten hat. Darum versuchen wir stets, von dem natürlichen Zustand eines Vergnügens weg und auf den Zustand hinzuarbeiten, in dem es am wenigsten natürlich ist, am wenigsten an seinen Schöpfer erinnert und am wenigsten Freude macht. Eine immer stärkere Begierde nach einem immer kleiner werdenden Vergnügen, heißt die Formel. Das ist sicherer und es ist ein besserer Stil. Die Seele des Menschen zu gewinnen und ihm nichts dafür zu geben, das ist es, was dem Herzen unseres Vaters Freude macht. Und die Wellentäler sind der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Doch es gibt noch eine bessere Möglichkeit, die Wellentäler auszunutzen, nämlich durch die Art und Weise, wie der Patient selbst darüber denkt. Wie immer besteht der erste Schritt darin, Erkenntnis von seinem Geist fernzuhalten. Lass ihn nichts von dem Gesetz der Wellenbewegung ahnen. Lass ihn annehmen, der erste Überschwang seiner Bekehrung hätte für immer anhalten müssen und seine gegenwärtige Dürre sei ein ebenso dauerhafter Zustand. Hast du diese Fehlauffassung erst einmal fest in seinem Kopf verankert, kannst du auf verschiedene Weise fortfahren. Alles hängt davon ab, ob dein Mann eher der schwermütige Typ ist, der zur Verzweiflung versucht werden kann, oder der Wunschdenker-Typ, dem du einreden kannst, es sei alles in Ordnung. Der erste Typ wird unter den Menschen immer seltener. Sollte dein Patient dazu gehören, ist alles ganz einfach. Du musst ihn nur von erfahrenen Christen fernhalten, was heutzutage eine leichte Aufgabe ist, seine Aufmerksamkeit auf die richtigen Schriftstellen lenken und ihn dann zu der aussichtslosen Anstrengung antreiben, seine alten Gefühle durch schiere Willenskraft zurückzuerobern, und schon haben wir das Spiel gewonnen. Gehört er zu dem eher optimistischen Typ, musst du ihn dazu bringen, sich mit der gegenwärtigen niedrigen Temperatur seines Geistes abzufinden und allmählich zufrieden zu geben, indem er sich einredet, dass sie eigentlich gar nicht so niedrig sei. Nach ein oder zwei Wochen kannst du ihn darüber nachdenken lassen, ob er es mit seinem Christsein in den ersten paar Tagen nicht vielleicht etwas übertrieben habe. Sprich zu ihm über die Mäßigung in allen Dingen. Wenn du ihn erst einmal so weit hast, dass er denkt, Religion ist ja bis zu einem gewissen Grad schön und gut, dann darfst du dich seiner Seele freuen. Eine gemäßigte Religion ist für uns genauso gut wie gar keine. Aber viel amüsanter. Eine weitere Möglichkeit wäre ein direkter Angriff auf seinen Glauben. Wenn du ihn veranlasst hast, anzunehmen, dass das Wellental von Dauer ist, kannst du ihm dann nicht auch einreden, seine religiöse Phase würde einfach ebenso versanden wie all seine früheren Phasen? Natürlich gibt es keine denkbare Möglichkeit, durch Vernunftargumente von der Aussage, ich verliere mein Interesse an dieser Sache, zu der Aussage, diese Sache ist falsch zu gelangen. Doch wie ich schon einmal sagte, nicht Vernunft, sondern Jargon ist es, worauf du dich stützen musst. Allein das Wort Phase reicht wahrscheinlich schon aus. Ich nehme an, der Mann hat bereits mehrere solcher Phasen durchlaufen. Das haben sie alle. Und blickt auf diejenigen, die er hinter sich gelassen hat, stets mit einem Gefühl der Überlegenheit und Herablassung zurück. Nicht, weil er sie wirklich kritisch überprüft hätte, sondern einfach nur, weil sie der Vergangenheit angehören. Du versorgst ihn ja sicherlich reichlich mit verschwommenen Vorstellungen von Fortschritt und Weiterentwicklung und historischer Betrachtungsweise und gibst ihm jede Menge moderne Biografien zu lesen, nicht wahr? Die Leute darin gehen ständig aus irgendwelchen Phasen hervor. Ist es nicht so? Verstehst du das Prinzip? Halte nur die schlichte Antithese von wahr und falsch von seinem Geist fern. Was wir brauchen, sind hübsch nebulöse Ausdrücke. Es war eine Phase. Das habe ich alles hinter mir. Und vergiss nicht das segensreiche Wort infantil. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 10. Mein lieber Wormwood, ich war hocherfreut, von Triptwees zu hören, dass dein Patient einige sehr wünschenswerte neue Bekanntschaften geschlossen hat und dass du offenbar diese Gelegenheit auf sehr vielversprechende Weise genutzt hast. Wie ich höre, ist dieses Ehepaar mittleren Alters, das ihn in seinem Büro aufsuchte, genau die Art von Leuten, mit denen wir ihn zusammenbringen wollen. Reich, elegant, oberflächlich intellektuell und skeptisch gegenüber allem und jedem in der Welt. Offenbar sind sie sogar vage pazifistisch eingestellt, nicht aus moralischen Gründen, sondern aus der eingefleischten Gewohnheit, alles gering zu schätzen, was die große Masse ihrer Mitmenschen interessiert, und aus einer Dosis eines rein modischen und literarischen Kommunismus. Das ist vorzüglich. Überdies scheinst du seine ganze soziale, sexuelle und intellektuelle Eitelkeit gut genutzt zu haben. Berichte mir mehr. hat er sich sehr angewidert. Ich meine nicht mit ausdrücklichen Worten. Es gibt ein subtiles Spiel mit Blicken, Tonfall und Lächeln, durch das ein Sterblicher andeuten kann, dass er zum selben Kreis gehört wie diejenigen, zu denen er spricht. Das ist die Art von Verrat, die du besonders fördern solltest. Denn der Mann selbst ist sich dessen nicht völlig bewusst. Und bis er es merkt, wirst du es ihm sehr schwer gemacht haben, sich wieder zurückzuziehen. Zweifellos wird er sehr bald erkennen, dass sein eigener Glaube in direktem Widerspruch zu den Grundannahmen steht, auf denen alle Äußerungen seiner neuen Freunde basieren. Ich glaube allerdings nicht, dass das eine große Rolle spielt. Vorausgesetzt, du kannst ihn dazu bewegen, ein offenes Eingeständnis dieser Tatsache hinauszuschieben. Das dürfte mit Hilfe von Scham, Stolz, Bescheidenheit und Eitelkeit leicht zu bewerkstelligen sein. Solange er dieses Eingeständnis vor sich herschiebt, muss er heucheln. Er wird schweigen, wenn er reden sollte, und lachen, wenn er schweigen sollte. Er wird zunächst nur in seinem Verhalten, bald jedoch auch in seinen Worten alle möglichen zynischen und skeptischen Einstellungen übernehmen, die eigentlich gar nicht seine eigenen sind. Doch wenn du ihn gut manipulierst, können sie die seinen werden. Alle Sterblichen neigen dazu, sich in das zu verwandeln, was sie zu sein vorgeben. Das ist elementar. Die eigentliche Frage ist, wie du dich auf den Gegenangriff des Feindes vorbereitest. Das Erste ist, so lange wie möglich den Moment hinauszuzögern, in dem er sein neues Vergnügen als Versuchung erkennt. Da die Diener des Feindes seit 2000 Jahren in ihren Predigten die Welt als eine der großen allgegenwärtigen Versuchungen anprangern, wird dir das vielleicht schwierig erscheinen. Doch glücklicherweise haben sie in den letzten paar Jahrzehnten herzlich wenig darüber gesagt. In modernen christlichen Schriften lese ich zwar viel, sogar mehr als mir lieb ist, über den Mammon, aber ich finde nur selten die alten Warnungen bezüglich der Eitelkeiten der Welt, der Auswahl der Freunde und des Wertes der Zeit. All dies würde dein Patient vermutlich als puritanisch einstufen. Und darf ich nebenbei anmerken, dass die Wertung, die wir diesem Wort verliehen haben, einer der wirklich herausragenden Triumphe der letzten 100 Jahre ist? Mit seiner Hilfe befreien wir jährlich Tausende von Menschen von Mäßigung, sexueller Reinheit und Selbstbeherrschung. Früher oder später jedoch muss ihm das wahre Wesen seiner neuen Freunde aufgehen, und dann wird deine Taktik von der Intelligenz des Patienten abhängen. Ist er töricht genug, so kannst du ihn dazu bringen, den Charakter seiner Freunde nur dann klar zu sehen, wenn sie abwesend sind. Du kannst es so einrichten, dass ihre Gegenwart alle Kritik beiseite wischt. Wenn das gelingt, kannst du ihn dazu bringen, über einen langen Zeitraum hinweg zwei parallele Leben zu führen, wie ich es bei vielen Menschen beobachtet habe. Er wird sich in jedem der verschiedenen Kreise, in denen er sich bewegt, nicht nur anders geben, sondern tatsächlich ein anderer Mann sein. Sollte das scheitern, gibt es eine noch subtilere und unterhaltsamere Methode. Er kann dazu gebracht werden, geradezu ein Vergnügen darüber zu empfinden, dass die beiden Seiten seines Lebens nicht miteinander im Einklang stehen. Das erreichst du, indem du an seine Eitelkeit appellierst. Du kannst ihn lehren, das Niederknien neben dem Lebensmittelhändler am Sonntag umso mehr zu genießen, weil er daran denkt, dass der Lebensmittelhändler die elegante, zynische Welt, in der er selbst sich noch am Samstagabend bewegte, unmöglich begreifen könnte. Umgekehrt kann er sich der anstößigen und blasphemischen Reden beim Kaffee mit diesen großartigen Freunden umso mehr freuen, als er sich einer tieferen, geistlichen Welt in seinem Innern bewusst ist, die ihrem Verständnis verschlossen bleibt. Du siehst, was ich meine? Die weltlichen Freunde kennen die eine Seite von ihm, der Lebensmittelhändler die andere. Und er selbst ist der komplette, ausgewogene, komplexe Mann, der über ihre Horizonte hinausblickt. So wird er, während er in Wirklichkeit an mindestens zwei Gruppen von Menschen beständig Verrat begeht, statt Scham nur eine ständige Unterströmung der Selbstzufriedenheit empfinden. Sollte alles andere fehlschlagen, kannst du ihn schließlich noch überreden, gegen sein Gewissen die neue Bekanntschaft fortzusetzen, mit der Begründung, er tue diesen Leuten auf eine verschwommene Art etwas Gutes, nur indem er ihre Cocktails trinke und über ihre Witze lache, und damit aufzuhören sei selbstgefällig, intolerant und natürlich puritanisch. Inzwischen wirst du natürlich die naheliegende Maßnahme ergreifen, dafür zu sorgen, dass diese neue Entwicklung ihn veranlasst, mehr auszugehen, als er sich leisten kann, und seine Arbeit und seine Mutter zu vernachlässigen. Ihre Eifersucht und Besorgnis und seine zunehmende Unzugänglichkeit oder Grobheit werden von unschätzbarem Wert für die Verschärfung der häuslichen Spannungen sein. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 11. Mein lieber Wormwood, offensichtlich läuft alles nach Wunsch. Besonders erfreut bin ich zu hören, dass die beiden neuen Freunde ihn nun mit ihrer ganzen Clique bekannt gemacht haben. Wie ich in der Archivabteilung in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich ausnahmslos um völlig zuverlässige Leute, beständige, beharrliche Spötter und Weltkinder, die sich ohne jegliche spektakulären Verbrechen still und vergnügt auf unseres Vaters Haus zu bewegen. Du sprichst nun davon, dass sie große Lacher sind. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass du unter dem Eindruck stehst, Lachen spräche immer zu unseren Gunsten. Der Punkt verdient es, näher darauf einzugehen. Ich unterscheide bei den Ursachen menschlichen Lachens zwischen Freude, Fröhlichkeit, dem eigentlichen Witz und Spott. Die erste siehst du bei Freunden und Liebenden, die sich am Vorabend eines Festes wiedersehen. Unter Erwachsenen sorgt man meist für einen Vorwand zum Lachen in Form von Witzen. Aber die Leichtigkeit, mit der bei solchen Gelegenheiten selbst die kleinsten witzigen Bemerkungen Gelächter hervorrufen, beweist, dass diese nicht die wahre Ursache sind. Was diese wahre Ursache ist, wissen wir nicht. Etwas Ähnliches drückt sich in vielen Werken jener abscheulichen Kunst aus, die die Menschen Musik nennen, und etwas davon spielt sich im Himmel ab. Eine sinnlose Beschleunigung im Rhythmus des himmlischen Erlebens, die für uns völlig undurchschaubar ist. Lachen von dieser Art nützt uns nicht das Geringste und sollte stets im Keim erstickt werden. Fröhlichkeit ist eng mit der Freude verwandt, eine Art emotionaler Schaum, der durch den Spieltrieb entsteht. Sie nützt uns sehr wenig. Natürlich lässt sie sich manchmal verwenden, um Menschen von etwas anderem abzulenken, wovon der Feind möchte, dass sie es empfinden oder tun, doch für sich selbst betrachtet hat sie gänzlich unerwünschte Eigenschaften. Sie fördert Nächstenliebe, Mut, Zufriedenheit und viele andere Übel. Der eigentliche Witz, der sich aus der plötzlichen Wahrnehmung von Widersprüchlichkeiten ergibt, führt uns dagegen auf ein sehr vielversprechendes Gebiet. Ich denke dabei nicht in erster Linie an unanständigen oder anzüglichen Humor, der, wenn sich auch zweitklassige Versucher stark auf ihn stützen, oft enttäuschende Ergebnisse zeitigt. Die Wahrheit ist, dass sich die Menschen in dieser Hinsicht ziemlich deutlich in zwei Klassen scheiden. Da gibt es diejenigen, für die keine Leidenschaft so ernst ist wie die Lust, und bei denen eine schlüpfrige Geschichte umso weniger Lüsternheit bewirkt, je witziger sie ist. Bei den anderen dagegen werden Lachen und Lüsternheit im gleichen Augenblick und durch die gleichen Dinge ausgelöst. Die erste Sorte macht Witze über Sex, weil er zu manchen Widersprüchlichkeiten führt. Die zweite stürzt sich auf die Widersprüchlichkeiten, weil sie einen Vorwand liefern, um über Sex zu reden. Wenn dein Mann zu der ersten Gruppe gehört, wird schlüpfriger Humor dir nichts nützen. Ich werde nie die Stunden vergessen, für mich Stunden von unerträglicher Langeweile, die ich mit einem meiner ersten Patienten in Bars und Kneipen vergeudete, bevor ich diese Regel begriff. Finde also heraus, zu welcher Gruppe dein Patient gehört und achte darauf, dass er selbst es nicht herausfindet. Der wirkliche Nutzen von Witzen oder Humor liegt in einer ganz anderen Richtung. Sie ist besonders vielversprechend bei den Engländern, die ihren Sinn für Humor so ernst nehmen, dass ein Mangel daran beinahe der einzige Mangel ist, dessen sie sich wirklich schämen. Humor ist für sie die über alles hinwegtröstende und, wohlgemerkt, die alles entschuldigende Zierde des Lebens. Darum ist er von unschätzbarem Wert als Mittel, um die Scham zu untergraben. Wenn ein Mann einfach andere für sich bezahlen lässt, ist er knauserig. Wenn er aber auf scherzhafte Weise damit prahlt und seine Mitmenschen damit neckt, dass er sie wieder einmal übervorteilt hat, dann ist er nicht mehr knauserig, sondern ein komischer Bursche. Pure Feigheit ist schändlich. Feigheit, deren man sich mit humorvollen Übertreibungen und grotesken Gesten rühmt, kann als spaßig durchgehen. Grausamkeit ist schändlich. Es sei denn, der grausame Mensch kann sie als einen Schabernack hinstellen. Tausend schlüpfrige oder gar lästerliche Witze tragen nicht so viel zur Verdammung eines Menschen bei, wie seine Entdeckung, dass er fast alles tun kann, was er möchte, nicht nur ohne den Tadel, sondern sogar unter dem Beifall seiner Mitmenschen, wenn er es nur schafft, als Witzbold betrachtet zu werden. Und diese Versuchung kann deinem Patienten dank jener englischen Ernsthaftigkeit bezüglich des Humors fast völlig verborgen bleiben. Jede Andeutung, es ginge jetzt vielleicht zu weit mit dem Humor, kann ihm als Puritanismus oder Humorlosigkeit dargestellt werden. Doch das Beste von allem ist der Spott. Erstens ist er sehr ökonomisch. Nur ein intelligenter Mensch kann einen echten Witz über Tugend machen oder auch über irgendetwas sonst. Doch man kann jedem beibringen zu reden, als ob Tugend etwas Lachhaftes wäre. Unter spöttischen Leuten wird immer davon ausgegangen, dass der Witz bereits gemacht worden sei. Niemand macht ihn tatsächlich, aber jedes ernsthafte Thema wird auf eine Art und Weise erörtert, die voraussetzt, dass man bereits eine lächerliche Seite daran ausgemacht habe. Über einen längeren Zeitraum hinweg baut sich die Gewohnheit des Spottens um einen Menschen herum zu einem der besten Panzer gegen den Feind auf, die ich kenne. Und sie ist völlig frei von den Gefahren, die den anderen Quellen des Lachens innewohnen. Spott ist 1000 Meilen weit weg von der Freude. Er tötet den Verstand, statt ihn zu schärfen. Und er erzeugt keine Zuneigung zwischen denen, die ihn praktizieren. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 12. Mein lieber Wormwood, offensichtlich machst du exzellente Fortschritte. Meine einzige Sorge ist, dass du, indem du den Patienten zur Eile antreibst, in ihm ein Bewusstsein für seine wirkliche Situation wecken könntest, denn du und ich, die wir diese Situation sehen, wie sie wirklich ist, dürfen niemals vergessen, wie völlig anders sie ihm erscheinen sollte. Wir wissen, dass wir eine Änderung seines Kurses herbeigeführt haben, die ihn bereits aus seiner Umlaufbahn um den Feind herauszutragen beginnt. Er dagegen muss in der Vorstellung noch bestärkt werden. All seine Entscheidungen, die diese Kursänderung bewirkt haben, seien belanglos und jederzeit rückgängig zu machen. Ihm darf nie der Verdacht kommen, dass er sich nun, wenn auch nur ganz langsam, auf einer Tangente von der Sonne entfernt, die ihn letzten Endes in die Kälte und Finsternis des äußersten Raumes führen wird. Aus diesem Grund bin ich beinahe froh zu hören, dass er immer noch eifrig in die Kirche geht und am Abendmahl teilnimmt. Ich weiß, das birgt Gefahren, aber alles ist besser, als dass er sich bewusst würde, mit den ersten Monaten seines Lebens als Christ gebrochen zu haben. Solange er nach außen hin die Gewohnheiten eines Christen bewahrt, kann man ihn immer noch dazu bringen, sich selbst als jemanden zu sehen, der ein paar neue Freunde und Vergnügungen gefunden hat, dessen geistlicher Zustand aber mehr oder weniger derselbe ist wie vor 6 Wochen. Und solange er so denkt, müssen wir uns nicht mit der ausdrücklichen Reue über eine konkrete, voll erkannte Sünde auseinandersetzen, sondern lediglich mit seinem vagen, wenn auch unbehaglichen Gefühl, dass er in letzter Zeit nicht gerade sein Bestes gegeben hat. Dieses undeutliche Unbehagen verlangt eine sorgfältige Handhabung. Wenn es zu stark wird, könnte es ihn aufwecken und das ganze Spiel verderben. Andererseits, wenn du es völlig unterdrückst, was dir der Feind übrigens wahrscheinlich sowieso nicht gestatten würde, verlieren wir ein Element in der Situation, aus dem sich Kapital schlagen lässt. Wenn wir ein solches Gefühl fortbestehen lassen, aber verhindern, dass es unwiderstehlich wird und zu echter Buße aufblüht, dann hat es eine unschätzbar wertvolle Eigenschaft. Es stärkt das Widerstreben des Patienten, an den Feind zu denken. Alle Menschen verspüren fast zu allen Zeiten ein solches Widerstreben. Aber wenn das Denken an ihn auch noch mit sich bringt, dass sie sich einer ganzen Wolke halbbewusster Schuldgefühle stellen und sie verstärken müssen, dann steigert sich dieses Widerstreben auf das Zehnfache. Sie fangen an, alles zu hassen, was sie an ihn erinnert, ebenso wie Menschen in finanziellen Schwierigkeiten den Anblick eines Kontobuches hassen. In diesem Stadium wird dein Patient sich seinen religiösen Pflichten nicht entziehen, aber sie werden ihm immer lästiger werden. Er wird vorher so wenig wie mit Anstand möglich darüber nachdenken und sie so schnell wie möglich wieder vergessen, wenn er sie hinter sich hat. Noch vor ein paar Wochen musstest du ihn zur Geistesabwesenheit und Unaufmerksamkeit bei seinen Gebeten versuchen. Nun jedoch wirst du feststellen, dass er dich mit offenen Armen empfängt und beinahe anfleht, ihn von seinem Vorhaben abzulenken und sein Herz zu betäuben. Er wird geradezu wollen, dass seine Gebete unwirklich sind, denn nichts wird er so sehr fürchten wie einen echten Kontakt zum Feind. Sein Ziel wird es sein, schlafende Hunde nicht zu wecken. Während sich dieser Zustand verfestigt, wirst du nach und nach von der lästigen Pflicht frei werden, ihm Vergnügungen als Versuchung zu bieten. Nun, dieses Unbehagen und sein Widerstreben, sich damit auseinanderzusetzen, werden ihn immer weiter von allem wirklichen Glück abschneiden. Die Vergnügungen der Eitelkeit, des Überschwangs und der Spöttelei werden durch die Gewohnheit gleichzeitig immer reizloser und immer unentbehrlicher werden. Denn so wirkt sich Gewöhnung glücklicherweise auf ein Vergnügen aus. Du wirst feststellen, dass du seine unstete Aufmerksamkeit mit allem oder mit nichts ablenken kannst. Du brauchst kein gutes Buch mehr, das ihm wirklich gefällt, um ihn von seinen Gebeten oder seiner Arbeit oder seinem Schlaf abzuhalten. Eine Anzeigenspalte in der Zeitung von gestern tut's auch. Du kannst ihn dazu bringen, dass er seine Zeit nicht mehr nur mit angenehmen Gesprächen mit Leuten, die er mag, verschwendet, sondern mit Gesprächen mit Leuten, die ihm nichts bedeuten, über Dinge, die ihn langweilen. Du kannst ihn sogar dazu bringen, für lange Zeitspannen überhaupt nichts zu tun. Du kannst ihn dazu bringen, bis spät abends aufzubleiben, nicht etwa um einen feuchtfröhlichen Abend zu verbringen, sondern um in einem kalten Zimmer zu sitzen und in ein erloschenes Feuer zu starren. All die gesunden und geselligen Aktivitäten, von denen wir ihn fernhalten wollen, können ihm genommen werden, ohne dass er etwas dafür bekommt. Letzten Endes wird er vielleicht ebenso wie einer meiner eigenen Patienten bei seiner Ankunft hier unten sagen: »Jetzt erkenne ich, dass ich den größten Teil meines Lebens damit verbracht habe, weder das zu tun, was ich sollte, noch das, was ich gerne getan hätte.« Die Christen bezeichnen den Feind als einen, ohne den nichts stark ist. Und das Nichts ist wahrhaftig sehr stark. Stark genug, um einem Mann die besten Jahre zu stehlen, nicht durch verlockende Sünden, sondern durch ein trostloses Dahindämmern der Gedanken über wer weiß was und wer weiß warum. Durch die Befriedigung so schwächlicher Neugierden, dass sich der Mann ihrer kaum bewusst ist, durch Trommeln mit den Fingern und Treten mit den Absätzen, durch Pfeifen von Melodien, die er überhaupt nicht mag, oder durch das lange, düstere Labyrinth der Tagträume, denen nicht einmal Lüsternheit oder Ehrgeiz einen gewissen Reiz verleiht, sondern die das Geschöpf, nachdem eine zufällige Assoziation sie einmal in Gang gesetzt hat, aus Schwäche und Verwirrung einfach nicht mehr abzuschütteln vermag. Du wirst vielleicht sagen, dies seien sehr kleine Sünden, und zweifellos bist du wie alle jungen Versucher begierig, über spektakuläre Bosheiten zu berichten, aber denke bitte daran, das Einzige, was zählt, ist, dass du den Mann möglichst weit vom Feind entfernst. Es spielt keine Rolle, wie klein die Sünden sind, wenn nur ihre kumulative Wirkung ausreicht, um den Mann vom Licht weg und hinaus in das Nichts zu treiben. Mord ist nicht besser als Spielkarten, wenn die Spielkarten das Kunststück vollbringen. Denn der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche, der sanfte Abhang, weich unter den Sohlen, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 13. Mein lieber Wormwood, mir scheint, du verwendest einen dicken Stapel Papier, um eine ganz einfache Geschichte zu erzählen. Unter dem Strich bedeutet das alles nur, dass du dir deinen Mann durch die Finger hast gleiten lassen. Die Situation ist sehr ernst, und ich sehe wirklich keinen Grund, warum ich dich vor den Folgen deiner Unfähigkeit abschirmen sollte. Eine Buße und Erneuerung dessen, was die andere Seite Gnade nennt, in dem Ausmaß, das du beschreibst, ist eine Niederlage erster Ordnung. Sie läuft auf eine zweite Bekehrung hinaus, und zwar vermutlich auf einer tieferen Ebene als die erste. Wie du hättest wissen müssen, ist die erstickende Wolke, die dich davon abhielt, den Patienten auf seinem Heimweg von der alten Mühle anzugreifen, ein altbekanntes Phänomen. Sie ist die barbarischste Waffe des Feindes und taucht im Allgemeinen immer dann auf, wenn er den Patienten auf eine Art und Weise, die wir noch nicht völlig analysiert haben, seine unmittelbare Nähe spüren lässt. Es gibt Menschen, die ständig davon umgeben und darum für uns unerreichbar sind. Und nun zu deinen Stümpereien. Wie du selbst schreibst, hast du zuallererst einmal zugelassen, dass der Patient ein Buch, an dem er wirklich Freude hatte, las, weil er Freude daran hatte und nicht, um seinen Freunden gegenüber kluge Bemerkungen darüber machen zu können. Zweitens hast du ihm gestattet, hinunter zur alten Mühle zu gehen und dort Tee zu trinken. Ein Spaziergang und eine Landschaft, die er liebt, und das auch noch allein. Mit anderen Worten, du hast ihm zwei positive Freuden zugestanden. Warst du so unwissend, die Gefahr nicht zu erkennen, die darin lag? Ein Merkmal von Schmerzen und Freuden ist, dass sie unverkennbar wirklich sind und darum dem Menschen, der sie empfindet, bis zu einem gewissen Grade einen Halt in der Wirklichkeit verschaffen. Wenn du also versucht hättest, deinen Mann durch die romantische Methode ins Verderben zu ziehen, indem du ihn zu einer Art Child Harold oder Werther gemacht hättest, so müsstest du versuchen, ihn unter allen Umständen vor wirklichen Schmerzen zu bewahren. Denn natürlich würden 5 Minuten echte Zahnschmerzen den ganzen romantischen Weltschmerz als den Unsinn entlarven, der er ist, und deine Strategie demaskieren. Du aber hast versucht, deinen Patienten durch die Welt ins Verderben zu ziehen, also indem du ihm Eitelkeit, Geschäftigkeit, Ironie und teure Langeweile anstelle von Freuden andrehtest. Wie konntest du übersehen, dass eine echte Freude das Letzte war, das du ihm begegnen lassen durftest? Hast du nicht vorausgesehen, dass sie durch den schieren Kontrast all das Blendwerk, das du ihn so mühsam schätzen gelehrt hast, in sich zusammenfallen lassen würde? Und dass die Art von Freude, die ihm das Buch und der Spaziergang verschaffen würden, die gefährlichste von allen war? Dass sie die Kruste, die du über seine Empfindsamkeit gelegt hast, abschälen und ihm das Gefühl geben würde, nach Hause zu kommen und sich selbst wieder zu entdecken? Als Vorbereitung dazu, ihn vom Feind zu trennen, wolltest du ihn von sich selbst trennen und hast dabei auch einige Fortschritte erzielt. Nun ist all das dahin! Natürlich weiß ich, dass auch der Feind Menschen von sich selbst trennen will, aber auf eine andere Weise. Denke immer daran, dass er das kleine Ungeziefer wirklich gern hat und einen absurden Wert auf die Unverwechselbarkeit jedes Einzelnen von ihnen legt. Wenn er davon redet, dass sie sich selbst verlieren sollen, dann meint er damit nur, dass sie das Geschrei ihres Eigenwillens lassen sollen. Haben sie das einmal getan, gibt er ihnen tatsächlich ihre ganze Persönlichkeit zurück und verkündet, und das aufrichtig fürchte ich, dass sie, wenn sie erst ganz ihm gehören, mehr sie selbst sein werden als je zuvor. Darum freut er sich zwar, wenn er sieht, wie sie ihm ihren harmlosen Willen opfern, aber er hasst es, sie aus irgendeinem anderen Grund von ihrer eigenen Natur abdriften zu sehen. Und dazu sollten wir sie stets anhalten. Die tiefsten Vorlieben und Anreize jedes Menschen sind das Rohmaterial, der Ausgangspunkt, mit dem ihn der Feind ausgestattet hat. Wenn wir ihn davon abbringen können, haben wir immer einen Punkt gewonnen. Selbst in belanglosen Dingen ist es immer wünschenswert, die eigenen tatsächlichen Vorlieben und Abneigungen eines Menschen durch die Maßstäbe oder Konventionen der Welt zu ersetzen. Ich persönlich würde darin sehr weit gehen. Ich würde es mir zur Regel machen, aus meinem Patienten jede starke persönliche Vorliebe auszurotten, soweit sie nicht ausdrücklich eine Sünde ist, selbst wenn es sich um etwas völlig Triviales wie eine Schwäche für Cricket oder Briefmarken sammeln oder Kakaotrinken handelt. Solche Dinge haben zwar zugegebenermaßen nichts Tugendhaftes an sich, aber sie bringen eine Art Unschuld und Demut und Selbstvergessenheit mit sich, die mir suspekt ist. Ein Mensch, der irgendetwas in der Welt wahrhaftig und selbstlos um seiner selbst willen genießt, ohne sich einen Deut darum zu scheren, was andere darüber sagen, ist allein durch diese Tatsache gegen einige unserer subtilsten Angriffsmethoden gewappnet. Du solltest stets versuchen, den Patienten dazu anzuhalten, die Leute, die Speisen oder die Bücher, die er wirklich mag, zugunsten der besseren Leute, der richtigen Speisen und der wichtigen Bücher zu verwerfen. Ich habe einen Menschen gekannt, der gegen starke Versuchungen zum gesellschaftlichen Ehrgeiz gewappnet war durch eine noch stärkere Vorliebe für Kaidaunen mit Zwiebeln. Es bleibt darüber nachzudenken, wie wir diese katastrophale Situation retten können. Entscheidend ist, zu verhindern, dass er irgendetwas tut. Solange er keine praktischen Konsequenzen zieht, spielt es keine Rolle, wie viel er über diese neue Umkehr nachdenkt. Lass das kleine Scheusal sich darin wälzen. Lass ihn, falls er die Neigung dazu hat, ein Buch darüber schreiben. Das ist oft eine vorzügliche Methode, um die Samenkörner unfruchtbar zu machen, die der Feind in eine menschliche Seele pflanzt. Lass ihn alles Mögliche tun, nur nicht handeln. In seiner Vorstellung und in seinen Gefühlen kann er so fromm sein, wie er will. Es wird uns nicht schaden, solange wir seinen Willen aus dem Spiel halten. Wie einer dieser Menschen einmal gesagt hat, aktive Gewohnheiten werden durch Wiederholung verstärkt, aber passive werden geschwächt. Je öfter er fühlt, ohne zu handeln, desto weniger wird er zum Handeln in der Lage sein. Und desto weniger wird er auf lange Sicht noch fühlen können. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 14. Mein lieber Wormwood, das Beunruhigendste an deinem letzten Bericht über den Patienten ist, dass er keinen jener zuversichtlichen Entschlüsse fasst, die seine ursprüngliche Bekehrung kennzeichneten. Keine überschwänglichen Versprechungen ewiger Tugendhaftigkeit mehr, wie ich sehe. Nicht einmal mehr die Erwartung, für das ganze Leben mit Gnade ausgestattet zu werden, sondern nur eine Hoffnung auf die tägliche und stündliche Hungerration, um den täglichen und stündlichen Versuchungen zu begegnen. Das ist sehr schlecht. Ich sehe im Moment nur noch eine Möglichkeit. Dein Patient ist demütig geworden. Hast du ihn auf diese Tatsache aufmerksam gemacht? Alle Tugend verliert für uns etwas von ihrer Macht, sobald ein Mensch sich bewusst wird, dass er sie besitzt. Aber für die Demut gilt das ganz besonders. Packe ihn in einem Moment, wo er wirklich arm im Geiste ist, und schmuggle die angenehme Erkenntnis in seine Gedanken. Potzblitz, ich bin ja demütig. Und schon wird sich Stolz erheben, Stolz auf seine eigene Demut. Falls er auf die Gefahr aufmerksam wird und diese neue Form des Stolzes zu ersticken versucht, lass ihn Stolz über seinen Versuch empfinden und so weiter durch so viele Stufen, wie es dir gefällt. Aber versuche nicht, das zu lange auszudehnen, damit du nicht seinen Sinn für Humor und Verhältnismäßigkeit wächst, denn dann wird er dich nur auslachen und zu Bett gehen. Aber es gibt noch andere, vielversprechende Wege, seine Aufmerksamkeit auf die Tugend der Demut zu fixieren. Durch diese Tugend, wie durch alle anderen, versucht der Feind, die Aufmerksamkeit des Menschen von sich selbst weg auf ihn und auf die Nächsten des Menschen zu lenken. All die Niedergeschlagenheit und der Selbsthass sind auf lange Sicht nur auf dieses Ziel ausgerichtet. Solange sie dieses Ziel nicht erreichen, schaden sie uns wenig. Sie können uns sogar nützlich sein, wenn sie den Menschen dazu bringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Vor allem dann, wenn die Selbstverachtung zum Ausgangspunkt für die Verachtung anderer Menschen und somit für Trübsinn, Zynismus und Grausamkeit gemacht werden kann. Darum musst du den wahren Zweck der Demut vor deinem Patienten verbergen. Lass ihn sich darunter nicht Selbstvergessenheit vorstellen, sondern eine bestimmte Meinung, nämlich eine schlechte Meinung, über seine eigenen Begabungen und seinen Charakter. Einige Begabungen hat er ja tatsächlich, wie ich deinen Ausführungen entnehme. Pflanze ihm den Gedanken ein, Demut bestehe darin zu glauben, diese Begabungen seien weniger wert, als er bisher gedacht hat. Zweifellos sind sie auch tatsächlich weniger wert, als er glaubt, aber darum geht es nicht. Worauf es ankommt, ist, dass du ihn dazu bringst, eine Meinung aus einem anderen Grund zu schätzen, als darum, weil sie wahr ist. Dadurch schmuggelst du ein Element der Unehrlichkeit und des Selbstbetrugs mitten in etwas hinein, das andernfalls zu einer Tugend zu werden droht. Durch diese Methode haben wir Tausende von Menschen zu dem Glauben verleitet, Demut bedeute, dass hübsche Frauen versuchen, sich für hässlich zu halten und dass intelligente Männer versuchen, sich für Dummköpfe zu halten. Und da das, was sie zu glauben versuchen, in manchen Fällen offensichtlicher Unfug sein kann, wird es ihnen nicht gelingen, es zu glauben. Und wir haben die Chance, ihre Gedanken in dem Bemühen, etwas Unmögliches zu bewerkstelligen, endlos um sich selbst rotieren zu lassen. Um die Strategie des Feindes vorauszuahnen, müssen wir seine Ziele bedenken. Der Feind will den Menschen in einen Geisteszustand bringen, in dem er in der Lage ist, die beste Kathedrale der Welt zu entwerfen, zu wissen, dass es die beste ist und sich an dieser Tatsache zu freuen, ohne dass seine Freude darüber größer oder geringer oder anders ist, als wenn die Kathedrale von einem anderen geschaffen worden wäre. Der Feind möchte, dass er am Ende so frei von jeder Befangenheit zu seinen Gunsten ist, dass er sich über seine eigenen Begabungen ebenso frei und dankbar freuen kann wie über die Begabungen seines Nächsten oder auch über einen Sonnenaufgang, einen Elefanten oder einen Wasserfall. Er möchte, dass jeder Mensch letzten Endes fähig ist, alle Geschöpfe, auch sich selbst, als herrlich und großartig zu erkennen. Ihre animalische Selbstliebe möchte er so schnell wie möglich abtöten, aber sein langfristiger Plan, fürchte ich, läuft darauf hinaus, ihnen eine neue Art von Selbstliebe zurückzugeben, eine Barmherzigkeit und Dankbarkeit gegenüber allen Menschen, einschließlich ihrer selbst. Wenn sie wirklich gelernt haben, ihre Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann wird ihnen erlaubt werden, sich selbst zu lieben, wie ihre Nächsten. denn wir dürfen niemals jenen abstoßendsten und unerklärlichsten Charakterzug unseres Feindes vergessen. Er liebt wirklich diese herrlosen Zweibeiner, die er geschaffen hat, und gibt ihnen stets mit der rechten Hand zurück, was er ihnen mit der linken genommen hat. Sein ganzes Trachten wird es darum sein, die Gedanken eines Menschen völlig von der Frage seines eigenen Wertes abzulenken. Ihm ist es lieber, der Mensch hält sich für einen großen Architekten oder Dichter und vergisst die ganze Sache dann wieder, als dass er viel Zeit und Mühe darauf verwendet, sich für einen Schlechten zu halten. Deinen Bemühungen, entweder eitle Einbildung oder falsche Bescheidenheit in dem Patienten zu erzeugen, wird die Seite des Feindes darum mit der naheliegenden Ermahnung begegnen, dass es im Allgemeinen überhaupt nicht Sache eines Menschen ist, eine Meinung über seine eigenen Begabungen zu haben, da er genauso gut an ihrer Weiterentwicklung arbeiten kann, ohne seine genaue Nische im Tempel des Ruhms zu kennen. Diese Ermahnung musst du um jeden Preis aus dem Bewusstsein des Patienten fernhalten. Ebenso wird der Feind versuchen, im Geist des Patienten eine Lehre lebendig werden zu lassen, zu der sie sich alle bekennen, ohne sie ihren Gefühlen recht fassbar machen zu können. Die Lehre, dass sie sich nicht selbst erschaffen haben, dass ihre Begabungen ihnen gegeben wurden und dass sie genauso gut stolz auf ihre Haarfarbe sein könnten. Doch mit welcher Methode auch immer er vorgeht, das Ziel des Feindes wird es stets sein, die Gedanken des Patienten von solchen Fragen abzulenken, während du darauf hinarbeiten wirst, sie gerade um diese Fragen kreisen zu lassen. Nicht einmal über seine Sünden soll er nach dem Willen des Feindes allzu viel nachdenken. Hat ein Mensch sie erst einmal bekannt, so ist es dem Feind am liebsten, wenn er seine Aufmerksamkeit sogleich wieder nach außen richtet. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 15. Mein lieber Wormwood, natürlich hatte ich bemerkt, dass in dem europäischen Krieg der Menschen, den sie naiverweise den Krieg nennen, eine Flaute eingetreten ist, und es überrascht mich nicht, dass eine entsprechende Flaute sich auch in den Ängsten des Patienten breit macht. Wollen wir ihn darin ermutigen oder seine sorgenvolle Verfassung erhalten? Qualvolle Furcht und törichte Zuversicht sind gleichermaßen wünschenswerte Geisteszustände. Unsere Wahl zwischen beiden wirft wichtige Fragen auf. Die Menschen leben in der Zeit, aber unser Feind hat sie für die Ewigkeit bestimmt. Darum will er, glaube ich, dass sie sich vor allem auf zwei Dinge konzentrieren, nämlich auf die Ewigkeit selbst und jenen Punkt in der Zeit, den sie die Gegenwart nennen. Denn die Gegenwart ist der Punkt, an dem Zeit und Ewigkeit sich berühren. Den gegenwärtigen Moment und nur ihn allein erfahren die Menschen in einer Weise, die vergleichbar ist mit der Art, wie unser Feind die Wirklichkeit als Ganzes erfährt, denn nur hier werden ihnen Freiheit und Tatsächlichkeit geboten. Darum möchte er, dass sie sich ständig entweder mit der Ewigkeit, also mit ihm, oder mit der Gegenwart befassen. Also entweder über ihre ewige Gemeinschaft mit ihm oder ewige Trennung von ihm nachdenken, oder aber der gegenwärtigen Stimme des Gewissens gehorchen, ihr gegenwärtiges Kreuz tragen, die gegenwärtige Gnade empfangen, für die gegenwärtige Freude danken. Unsere Aufgabe ist, sie vom Ewigen und von der Gegenwart abzulenken. Unter diesem Gesichtspunkt versuchen wir manchmal, einen Menschen, zum Beispiel eine Witwe oder einen Gelehrten, dazu in der Vergangenheit zu leben. Aber das bringt nur begrenzten Nutzen, denn über die Vergangenheit wissen sie bis zu einem gewissen Grad Bescheid, zudem ist sie unveränderlich und insofern der Ewigkeit ähnlich. Viel besser ist es, sie in der Zukunft leben zu lassen. Die schiere biologische Notwendigkeit lässt ohnehin schon all ihre Leidenschaften in diese Richtung weisen, so dass alles Denken an die Zukunft Hoffnungen und Ängste entfacht. Außerdem ist sie ihnen unbekannt, so dass wir sie, indem wir sie daran denken lassen, dazu bringen, über Unwirklichkeiten nachzudenken. Mit einem Wort, die Zukunft ist von allen Dingen dasjenige, das der Ewigkeit am wenigsten ähnlich ist. Sie ist der am vollkommensten zeitliche Teil der Zeit, denn die Vergangenheit ist eingefroren und fließt nicht mehr und die Gegenwart ist durch und durch von den Strahlen der Ewigkeit durchleuchtet. Daher die Förderung, die wir all jenen Gedankengebäuden haben angedeihen lassen, die das ganze Sinnen und Trachten der Menschen auf die Zukunft richten, auf den innersten Kern der Zeitlichkeit, wie etwa die kreative Evolution, den wissenschaftlichen Humanismus oder den Kommunismus. Darum haben auch fast alle Laster ihre Wurzeln in der Zukunft. Dankbarkeit blickt in die Vergangenheit und Liebe in die Gegenwart. Furcht, Habgier, Lüsternheit und Ehrgeiz blicken nach vorn. Denke nicht, die Lüsternheit wäre eine Ausnahme. Wenn das gegenwärtige Vergnügen da ist, ist die Sünde, die allein uns interessiert, schon vorüber. Das Vergnügen ist nur der Teil des Vorgangs, den wir bedauern und ausschließen würden, wenn wir das könnten, ohne die Sünde dabei zu verlieren. Es ist der Teil, den der Feind beisteuert und der darum in einer Gegenwart erfahren wird. Die Sünde, die unser Beitrag ist, blickte nach vorn. Natürlich möchte der Feind, dass die Menschen auch an die Zukunft denken, aber nur, soweit es notwendig ist, um jetzt die Taten der Gerechtigkeit oder Nächstenliebe zu planen, die wahrscheinlich morgen ihre Pflicht sein werden. Die Pflicht, die morgige Arbeit zu planen, ist eine heutige Pflicht. Das Material dafür wird zwar von der Zukunft ausgeborgt, aber die Pflicht liegt wie alle Pflichten in der Gegenwart. Das ist keine Haarspalterei. Er will nicht, dass die Menschen ihre Herzen an die Zukunft hängen und dort ihren Schatz haben. Wir dagegen wollen das. Sein Ideal ist ein Mensch, der, nachdem er den ganzen Tag über für das Wohl der Nachwelt gearbeitet hat, falls das seine Berufung ist, seine Gedanken von diesem ganzen Thema reinigt, es dem Himmel anbefiehlt und sofort zu der Geduld oder Dankbarkeit zurückkehrt, die der Moment, in dem er jetzt steht, von ihm verlangt. Wir dagegen wollen einen Menschen, der völlig besessen vom Gedanken an die Zukunft ist, heimgesucht von Visionen eines Himmels oder einer Hölle, die auf der Erde unmittelbar bevorstehen, bereit, die Gebote des Feindes in der Gegenwart zu übertreten, wenn wir ihn glauben machen, er könne dadurch jenen Himmel erreichen oder jener Hölle entgehen, in seinem Glauben abhängig vom Erfolg oder Scheitern von Plänen, deren Ausgang er nicht mehr erleben wird. Wir wollen eine ganze Rasse, die ständig auf der Jagd nach dem Ende des Regenbogens ist, die niemals jetzt ehrlich oder freundlich oder glücklich ist, sondern stets jede wirkliche Gabe, die ihr in der Gegenwart zuteil wird, nur als Brennstoff benutzt, den sie auf den Altar der Zukunft häuft. Es ergibt sich also, dass es im Allgemeinen unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen für deinen Patienten besser ist, von Hoffnungen oder Ängsten, welches von beiden ist gleichgültig, bezüglich dieses Krieges erfüllt zu sein, als in der Gegenwart zu leben. Aber der Ausdruck »in der Gegenwart leben« ist zweideutig. Man kann damit auch einen Vorgang bezeichnen, der ebenso sehr um die Zukunft kreist wie die Angst selbst. Dein Mann macht sich vielleicht keine Sorgen um die Zukunft, aber nicht etwa, weil er sich auf die Gegenwart konzentriert, sondern weil er sich selbst eingeredet hat, dass die Zukunft schon angenehm sein werde. Solange das die wahre Ursache seiner Gelassenheit ist, wird uns seine Gelassenheit von Nutzen sein, denn sie häuft nur immer mehr Enttäuschungen und infolgedessen mehr Ungeduld bei ihm auf, wenn seine falschen Hoffnungen zunichte werden. Wenn er sich dagegen bewusst ist, dass ihn vielleicht grauenhafte Dinge erwarten und um die Tugenden betet, die er braucht, um diesen Dingen zu begegnen, sich inzwischen allerdings mit der Gegenwart befasst, weil dort und nur dort alle Pflicht, alle Gnade, alle Erkenntnis und alle Freude zu finden sind, so befindet er sich in einem höchst bedenklichen Zustand, gegen den du sofort etwas unternehmen solltest. Auch hier hat unsere philologische Abteilung gute Arbeit geleistet. Probiere einmal das Wort Selbstzufriedenheit an ihm aus. Freilich ist es höchstwahrscheinlich so, dass er aus keinem dieser Gründe in der Gegenwart lebt, sondern einfach deswegen, weil er bei guter Gesundheit ist und Freude an seiner Arbeit hat. Dann wäre das Phänomen nur natürlich. Dennoch würde ich dem an deiner Stelle einen Riegel vorschieben. Kein natürliches Phänomen wirkt sich tatsächlich zu unseren Gunsten aus. Und überhaupt, warum sollte diese Kreatur eigentlich glücklich sein? Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 16. Mein lieber Wormwood, in deinem letzten Brief erwähntest du beiläufig, dass der Patient seit seiner Bekehrung eine und nur eine Gemeinde besucht und dass er nicht ganz zufrieden damit ist. Darf ich fragen, was du damit sagen willst? Warum habe ich noch keinen Bericht über die Ursachen dieser Treue zu seiner Pfarrgemeinde? Ist dir klar, dass dergleichen sehr von übel ist, falls es nicht auf Gleichgültigkeit beruht? Du musst doch sicherlich wissen, dass, wenn man einem Menschen den Kirchenbesuch nicht austreiben kann, die zweitbeste Lösung darin besteht, ihn quer durch die Nachbarschaft auf die Suche nach einer Gemeinde zu schicken, die ihm passt, bis er schließlich zu einem Feinschmecker oder Connoisseur in Sachen Kirchengemeinden wird. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Erstens sollte die Zuordnung nach Pfarrgemeinden immer attackiert werden, da sie sich nach dem Wohnort und nicht nach den Neigungen der Einzelnen richtet und somit Menschen verschiedener Schichten und Charaktere zu einer Einheit von der Art zusammenbringt, wie sie der Feind wünscht. Das freie Versammlungsprinzip dagegen macht jede Gemeinde zu einer Art Club und auf lange Sicht, wenn alles gut geht, zu einer Clique oder Splittergruppe. Zweitens macht die Suche nach einer passenden Gemeinde den Menschen zu einem Kritiker, wo er nach dem Willen des Feindes ein Schüler sein sollte. Die Einstellung, die er sich von einem Laien in der Kirche wünscht, kann durchaus kritisch sein, in dem Sinne, dass der Mensch falsche oder unnütze Dinge ablehnt, ist aber völlig unkritisch in dem Sinne, dass er kein Werturteil fällt, dass er keine Zeit damit verschwendet, über das nachzudenken, was er ablehnt, sondern sich kommentarlos und demütig für die Stärkung öffnet, die dort zu haben ist. Du siehst daran, wie kriecherisch, wie ungeistlich, wie unverbesserlich vulgär der Feind ist. Diese Einstellung führt besonders während einer Predigt zu dem unseren Bestrebungen äußerst unzuträglichen Zustand, in dem Plattitüden für eine menschliche Seele tatsächlich hörbar werden können. Es gibt kaum eine Predigt oder ein Buch, das uns nicht gefährlich werden könnte, wenn es in dieser Geistesverfassung aufgenommen wird. Also setz dich bitte in Bewegung und lass diesen Dummkopf so bald wie möglich in den benachbarten Gemeinden die Runde machen. Deine Leistungen haben uns bisher nicht viel Anlass zur Zufriedenheit gegeben. Ich habe in der Zentrale einiges über die beiden Gemeinden, die ihm am nächsten liegen, in Erfahrung gebracht. Beide haben einiges, was für sie spricht. In der ersten ist der Pfarrer ein Mann, der sich schon so lange bemüht, den Glauben zu verwässern, um ihn für eine vermeintlich ungläubige und widerspenstige Gemeinde annehmbar zu machen, dass nun er es ist, der seine Gemeindeglieder durch seinen Unglauben schockiert, nicht umgekehrt. Er hat den christlichen Glauben mancher Seele unterminiert. Auch seine Gestaltung der Gottesdienste ist vorzüglich. Um den Laien alle Schwierigkeiten zu ersparen, hat er sowohl von der Lektion als auch von der vorgesehenen Psalmlesung Abstand genommen und leiert nun, ohne es zu bemerken, unaufhörlich die kleine Tretmühle seiner 15 Lieblingspsalmen und 10 Lieblingspredigttexte durch. So sind wir vor der Gefahr sicher, dass irgendeine Wahrheit, die ihm und seiner Herde nicht schon vertraut ist, sie durch die Schrift erreichen könnte. Aber vielleicht ist ein Patient nicht ganz dumm genug für diese Gemeinde, oder noch nicht? In der anderen Gemeinde haben wir Pfarrer Spike. Die Menschen haben oft Schwierigkeiten, die Spannweite seiner Auffassungen zu begreifen. Warum er an einem Tag beinahe ein Kommunist ist und am nächsten nicht weit entfernt von einer Art theokratischem Faschismus, an einem Tag ein Scholastiker, um am nächsten Tag die menschliche Vernunft völlig zu leugnen, an einem Tag ganz versessen auf Politik, um am Tag darauf zu erklären, alle Zustände dieser Welt stünden gleichermaßen unter dem Gericht. Wir freilich erkennen das verbindende Glied, nämlich den Hass. Der Mann bringt es einfach nicht über sich, irgendetwas zu predigen, das nicht darauf berechnet ist, seine Eltern und ihre Freunde zu schockieren, zu bekümmern, zu verwirren oder zu demütigen. Eine Predigt, die solche Leute akzeptieren könnten, wäre aus seiner Sicht so abgeschmackt wie ein Gedicht, dessen Versmaß ihnen verständlich wäre. Er besitzt doch einen vielversprechenden Zug der Unehrlichkeit. Wir bringen ihm bei, die Lehre der Kirche besagt zu sagen, wenn er in Wirklichkeit, ich könnte schwören, ich habe neulich bei Maritain oder sonst wo gelesen, meint. Aber ich muss dich darauf aufmerksam machen, dass er einen fatalen Fehler hat. Er ist tatsächlich gläubig. Und das könnte am Ende noch alles verderben. Aber einen Vorzug haben diese beiden Gemeinden gemeinsam. Sie gehören beide einer Partei innerhalb der Kirche an. Ich glaube, ich habe dich schon zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass dein Patient, falls er nicht von der Kirche ferngehalten werden kann, zumindest zu einem glühenden Anhänger irgendeiner ihrer Parteiungen gemacht werden sollte. Ich meine damit nicht Auseinandersetzungen über echte Lehrfragen. Was dergleichen angeht, ist es umso besser, je lauwärmer er ist. Und wir stützen uns auch nicht in erster Linie auf die Lehre, um bösartige Auseinandersetzungen zu erzeugen. Wirklich Spaß macht es, Hass zu schüren zwischen denjenigen, die Messe sagen, und denjenigen, die heilige Kommunion sagen, während keiner der Gegner in der Lage ist, den Unterschied, sagen wir, zwischen der Auffassung Hukers und der von Thomas von Aquin in einer Form darzustellen, die auch nur 5 Minuten lang einer Überprüfung standhielte. Und all die völlig gleichgültigen Dinge, Kerzen und Kleider und was nicht alles, sind ein vorzüglicher Boden für unsere Aktivitäten. Wir haben all das, was dieser lästige Paulus über Speisen und andere unwesentliche Dinge gelehrt hat, so ziemlich aus den Köpfen der Menschen ausgemerzt, dass nämlich ein Mensch, der keine Gewissensbisse hat, immer demjenigen nachgeben sollte, der welche hat. Man sollte annehmen, dass sie die praktische Konsequenz daraus unmöglich übersehen könnten. Man sollte erwarten, dass der Anhänger der Low Church niederkniet und sich bekreuzigt, um das schwache Gewissen seines hochkirchlichen Bruders nicht zur Ehrfurchtslosigkeit zu verleiten, während der Hochkirchliche sich dieser Übungen enthält, um seinen Bruder aus der Low Church nicht zum Götzendienst zu verführen. Und so wäre es auch ohne unsere unausgesetzten Bemühungen. Ohne sie hätte die Vielfalt der Bräuche innerhalb der anglikanischen Kirche zu einer regelrechten Brutstätte der Nächstenliebe und der Demut werden können. Herzlichst, dein Onkel Screwtape.